Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. So, wir haben heute eigentlich ein wunderbares Thema, was eigentlich immer bei den Piraten für viel Aufregung sorgt. Wie schön ist es eigentlich für eine Partei, wenn sie innerhalb von kürzester Zeit von 2/3 Neumitgliedern überrollt wird? Wesentlich anders kann man es nicht sagen. Und wenn es dann auch noch eine Mitmachpartei ist, wo eigentlich auch sehr viele mit dazukommen, die meinen, dass wenn sie dazukommen, hätten sie das gute Recht, was ja auch stimmt, ihre Sachen mit einzubringen, aber es dann unter Umständen damit endet, dass es sich um Chemtrails, um andere okkulte Sachen handelt, wenn es aber auch auf der anderen Seite durchaus vernünftige Sachen sein können, die aber rein den persönlichen Bedürfnissen entsprechen. Also jeder kommt mit seinem Hobby und sagt, dieses Thema ist bei euch noch nicht besetzt und ich will es jetzt besetzen. Was erreicht man dadurch? Ist es nicht so, dass man damit letztlich die ganze Arbeit, die vorher hineingesteckt wurde, völlig zerfasert? Haben wir eigentlich auf diese Art oder bekommen wir da noch überhaupt noch ein Grundprogramm hin, was wir ja in Bochum anstreben? Oder ist es so, dass die durch ihre Aktivitäten auch zum Teil AGs so lahmlegen, dass da kaum mehr richtige Arbeit notwendig ist? Superheld hat dazu einen Blogbeitrag bei Jan Leutert geschrieben. Ich weiß nicht, wer das jetzt vorstellen will. Motorradblog, also die erste Wortmeldung habe ich schon, aber Sekunde, etwas dauert es noch. Ich kann mich gedulden. Okay, ob Jan oder Superheld da ein paar Worte dazu sagen. Und danach können wir auch gleich mit Fragen und Antworten und sowas anfangen. Morgen, willst du anfangen oder soll ich? Ich glaube, ich soll anfangen, heißt das. Ja, der Stefan hat ja bei mir im Blog da schon was zu geschrieben. Wir haben, prinzipiell sind wir immer noch eine Mitmachpartei. Da sagt auch gar keiner was dagegen. Also Mitmachpartei ist noch das, was wir als Oberstes bei uns auf den Fahnen haben. Die Frage ist, wie wir dieses Mitmachpartei gestalten möchten. Der Stefan und ich, wir haben halt in der letzten Zeit beobachtet, der Artikel ist ja jetzt auch schon einen Monat alt, dass halt vermehrt Leute kommen, die dann meinen, ja, sie könnten die Piratenpartei für ihre Zwecke nutzen. Wir hatten da mal vor 2 Jahren einen schönen Euphemismus für The Pirate Party is not your personal Internet Army. Wir sehen halt, dass immer abstrusere Themen teilweise eingebracht werden auf der einen Seite, zum Beispiel Welt ohne Geld, oh die bösen Chemtrails, oh Scientology ist ja ganz toll auf einmal und so weiter. Und auf der anderen Seite, das, für was wir uns mal gegründet haben, Vorratsdatenspeicherung, was dann weiterging mit Index, mit Akta und so weiter, das gerät immer mehr in Vergessenheit, was darauf gipfelte im Endeffekt, dass neulich auf der Vorständeliste, wo eine Index-Aktion angesagt wurde, eine bundesweite, ein Vorstand oder ein Vorstandsmitglied von einer Gliederung niederer Art, also irgendwo was Bezirksverband, Kreisverband ähnlichen, meinte, ja, wieso sind wir auf einmal gegen Index? Wo steht das denn in unserem Programm? Ja, genau. Und das ist halt so ein Ding. Wir sind, Index ist ganz klar aus unserem Programm heraus abzuleiten. Wir haben nie explizit gesagt, dass wir jetzt gegen Index sind, aber wir sind gegen Überwachung, wir sind gegen Vorratsdatenspeicherung. Das steht in unserem Programm und Index ist genau das zum Beispiel. Aber ich möchte jetzt nicht so viel über Index sprechen. Jan, ich muss dich darauf hinweisen, geh mal ein bisschen weg vom Mikrofon, alle Mimimien, dass es zu laut ist an den Ohren. Ist es jetzt besser? Ja, ich glaube schon. Also ich bin da auch nicht so empfindlich. Der Andy Pop hat mal gesagt, müsste halt langsamer zuhören, müsste halt leiser zuhören. So, wobei ich jetzt stehen geblieben, genau. Also unsere, ich nenne es jetzt einfach mal Grundwert oder der gefühlte Konsens, den wir 2010, 2011 hatten, der ist irgendwo verschwunden und weicht halt einer lauten Menge, die entweder unsere ursprünglichen Ziele pervertiert, siehe momentan aktuell einen Pirat aus Niedersachsen, der auf einmal meint, oh ja, Holocaust-Leugnung ist ja nicht so schlimm, ist ja Meinungsfreiheit for the win. Nein, das geht einfach nicht. Wir haben oder wir sind eine Gruppe, die oder in der ein gefühlter Konsens herrscht. Das ist zum Beispiel: Wir diskriminieren nicht. Wir diskriminieren niemanden aufgrund seines Geschlechts, Aussehen, religiösen Zugehörigkeit, solange es eine religiöse Zugehörigkeit ist, seinem sozialen Status oder ähnlichem. Dann hört man auf einmal so, ja, so ein bisschen Frauen diskriminieren, die wollen das ja auch. Das geht halt mal überhaupt nicht. Und solche Meinungen haben bei den Piraten nichts zu suchen. Natürlich ist eine Partei im steten Wandel und wir haben auch die Möglichkeiten zu wandeln und wir wandeln uns ja auch und das eigentlich in einem sehr guten Maße. Wir haben Sozialpolitik mit reingenommen, wir haben Hartz IV in unserem Programm thematisiert, wir haben ganz viele Sachen thematisiert. Bedingungsloses Grundeinkommen mag man stehen, wie man möchte, aber es ist eine Erweiterung in einem positiven Sinne. Aber bitte nicht gegen, in Anführungsstrichen, jetzt kommt wieder dieses tolle Wort, piratige Grundsätze. Ich hasse dieses Buzzword eigentlich, weil es eigentlich alles und gar nichts heißt und nirgends festgeschrieben ist. Aber müssen wir denn wirklich alles festschreiben? Das sehe ich genauso. Aber es ist offensichtlich so, wir müssen alles festschreiben, weil die dazukommen, die haben, glaube ich, das Grundsatzprogramm, die haben eigentlich überhaupt nichts gelesen, sondern die finden die Piraten im Moment hip und sehen eher, was ist noch nicht drin, als was drin ist. Ja, in der CDU fehlt der Laizismus, in der FDP fehlt die Sozialpolitik und in der Grünen fehlt die Pro-Atomkraft-Politik. Da gehe ich da auch nicht hin und sage auf einmal bei den Grünen, übrigens, ich bin pro Atomkraft, lasst uns das mal ins Programm nehmen. Nein, danke. Ja, also jetzt, wo ich gerade sehe, die AG Waffenrecht ist hier auch schon, also die ist immer sehr aktiv, die ist nämlich auch hier schon direkt aufgelaufen. Ja, Motorradblocker. Nicht zu dem Thema, ich möchte eigentlich nicht über die AG Waffenrecht sprechen heute, sondern ich wirklich was deswegen, zu diesem Thema. Okay, weil Katie auch gerade da war. Nee, ja, wir haben das auch, aber ja, Axel auch. Nein, wir sind hier, weil wir ja in dem Blogbeitrag von Stefan auch thematisiert wurden als AG Waffenrecht. Aber ich bin jetzt nicht hier, weil ich irgendwas über die AG Waffenrecht Sachen sagen will, sondern weil ich eben schon ein bisschen länger Pirat bin und mir da auch einige Sachen zu aufgefallen sind. Deswegen wollte ich da was zu sagen. Ja, dann sag jetzt mal was. Also ich kann das, was Stefan geschrieben hat, eigentlich auch bestätigen teilweise. Also mir ist aufgefallen, so wenn ich mir mal so die Liquid Feedback Sachen angucke, dann ist mir da einfach aufgefallen, dass unglaublich viele Sachen als Liquid Feedback Initiative gestartet werden, zum Beispiel die längst im Parteiprogramm beschlossen sind, ne? Oder dass Liquid Feedback Einträge gemacht werden, die Bundesrecht sind, aber in einem Landesverband gestellt werden oder umgekehrt. Und da zeigt sich einfach so ein bisschen so diese Unerfahrenheit von Leuten, die jetzt, sag ich mal, so dazukommen und da mitwirken wollen. Ich sehe das ziemlich kritisch, weil im Grunde Sachen erklärt werden müssen, die schon längst geklärt sind und das immer und immer wieder. Ne? Zum Beispiel, ich bin der Ansicht oder war eigentlich immer so der Ansicht, wir sind keine Verbotspartei, sondern wir sind eher so eine liberale Partei, die halt versucht, evidenzbasiert zu arbeiten, und das ist mir in letzter Zeit so ein bisschen verloren gegangen. Und und dann gibt es zum Beispiel auch so AGs wie die Pro, wie heißt die mit der, also die Pro-Atom-AG der Piraten da, solche Sachen halt. Also ich sehe das auch sehr kritisch, muss ich sagen. Da muss ich mal gerade einkretschen. Also ich muss sagen, ich persönlich finde so diametrale AGs jetzt nicht unbedingt schlecht. Also ich habe jetzt persönlich auch nicht, ich habe mich auch mit denen noch nicht befasst. Mit der AG Waffenrecht habe ich jetzt direkt erstmal kein Problem. Ich habe auch noch nicht gelesen, was ihr macht, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich noch keine Zeit. Die AG Kriegswaffenrecht finde ich eigentlich viel schöner. Natürlich kann man auch gegen AGs auch eine Gegen-AG bilden. Also nehmen wir mal, Atomkraft wurde gerade benannt. Wir haben eine AG, die Anti-Atompiraten, das ist ja auch okay. Die setzen sich für eine Abschaffung der Atomkraftwerke ein, in meinen Augen tatsächlich ein bisschen sehr unrealistisch, wie sie es machen möchten. Und dann haben wir die AG Anti Nuklearia haben wir noch, genau, so heißen die, ich habe gerade den Namen vergessen. So, und die sehen das alles ein bisschen realistischer, die wollen halt so, Atomausstieg ist okay, aber nicht sofort alles ausschalten, jetzt auf den Knopf drücken, sondern gucken, wie man es macht. So, das ist das, was ich persönlich so gesehen habe. Das ist jetzt auch nur ein Beispiel. Ich will jetzt auch nicht auf die Arbeit der beiden AGs eingehen, sondern einfach nur zeigen, diametrale AGs sind durchaus legitim. Da ist gar keine Frage. Die Frage ist nur, wir haben auch nicht mal ein Programm in Richtung Atompolitik oder irgendwas. Wir haben irgendein Positionspapier mal verabschiedet und Positionspapiere sind in meinen Augen eh das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind, weil sie gar nichts sind. Das gibt einen einfachen Beschluss darüber, aber und es wird behandelt wie Programm, ist es aber nicht. Aber das ist ein anderes Thema, das kann man andermal behandeln. Natürlich kann man eine Gegenposition aufbauen, aber wenn ich schon gegen eine Grundposition bin oder eine Position bin, aufgrund dessen die Partei überhaupt gegründet wurde, zum Beispiel Vorratsdatenspeicherung. Wenn ich jetzt pro Vorratsdatenspeicherung bin, dann bin ich doch in einer Partei, die sich gegründet hat aufgrund der Vorratsdatenspeicherung, um sie zu bekämpfen unter anderem, muss ich doch eigentlich wissen, dass ich falsch bin. Sollte man annehmen, aber ich glaube, da gucken wirklich viele nicht drauf. Aber jetzt habe ich noch Stahlrabe. Bitte, Stahlrabe. Ja, danke. Jetzt in der kurzen Zeit habe ich schon 5 Punkte mir aufgeschrieben, wo ich was zu sagen könnte, gerne würde. Also diametrale Position finde ich nicht nur okay, sondern auch unbedingt nötig. Das ist aber die Frage der Außendarstellung. Also wenn ich zum Beispiel mit irgendwelchen Inhalten, die ich in irgendwelchen Arbeitsgruppen lese, nicht einverstanden bin, dann steht es mir ja völlig frei, dagegen anzukämpfen, nach innen oder vielleicht eine Gegen-AG zu gründen. Aber nach außen darf ich das nicht als Parteimeinung darstellen. Das ist eben der Vorwurf, der im Moment an die Nuklearia geht, dass sie nicht, dass sie einen Flyer machen und den verteilen, vielleicht auch das, und dass sie vorher nicht um Erlaubnis gefragt haben, sondern eben, dass unten der Hinweis auf die Piraten Partei draufsteht. Das ist schon mal das eine. Dann der nächste Punkt, der mir aufgefallen ist, Dinge immer neu zu erklären, wie der Motorradblogger sagte. Ja, das ist aber Schicksal einer körperschaftlich organisierten Vereinigung. Die Piraten als Partei, die sind ja eben unabhängig von den Mitgliedern und den Neupiraten muss man eben auch mal was erklären. Und da möchte ich mal ein ganz großes Lob an viele, viele Altpiraten aussprechen, die das mit einer Engelsgeduld machen. Also ich bin auch Neupirat, ich bin auch erst seit 2 Monaten dabei. Ich habe aber bisher immer Antworten auf meine Fragen bekommen. Also da habe ich nichts zu meckern. So, dann hatte der Jan noch was gesagt zu den Grundwerten. Ich glaube auch gar nicht, dass die verloren sind. Viele von den Neupiraten, die nehmen die einfach als selbstverständlich an, so wie ich zum Beispiel. Die Grundwerte sind eben die Motivation gewesen, einzutreten. Aber die sind so selbstverständlich, dass man die nicht immer wieder präsent hält. Ja, und dass man gerade versucht, sein Profil zu schärfen und eben tiefer in die Themen reinzugehen, das erweckt dann den Eindruck, als würde man sich irgendwie verfransen und zerfasern. Aber es muss ja nicht jeder in jedes Thema reingehen. Jetzt ist natürlich die Frage bei diesem gigantischen Wachstum, was gewesen ist, wie koordiniert man das, wie organisiert man das, damit man diese ganzen vielen Einzelthemen irgendwie mal verknüpft und auch abstimmt und in ein Programm überführt. Gut, klar, das ist eine Herausforderung, aber der muss man sich dann halt früher oder später sowieso stellen. Abgesehen davon bin ich der Meinung, da diese Geschichten mit Chemtrails und Esoterik und weiß der Kuckuck was, darunter leiden ja nicht nur die Piraten, darunter leiden alle möglichen anderen Vereinigungen auch. Aber wie heißt das so schön, don't feed the troll. Wenn man denen irgendwann nicht mehr zuhört und ihnen klar macht, Leute, ihr werdet mit eurer Meinung hier niemals irgendwo Boden gewinnen, da bin ich auch fest davon überzeugt, dass die irgendwann wieder verschwinden oder in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, vielleicht anwesend bleiben, aber es hört ihnen irgendwann einfach keiner mehr zu. Warst du in AGs? Im Moment noch nicht, nein. Ich schnupper noch, in welche ich vielleicht rein okay, könnte. Kannst du dich bitte ausstellen? Stahlrabe, mach Push-to-Talk. Du machst eine grauenhafte Rückkopplung. Ich habe dich jetzt erstmal stumm gestellt. Ich glaube, das reicht erstmal für den Anfang. Vielleicht möchte Jan oder Superheld was dazu sagen. Ich halte das alles für nicht ganz so lässig und das entwickelt sich auch so schon und wird alles gut, weil die behindern auch massiv Piraten bei der Arbeit. Das darf man auch nicht vergessen und die ziehen die Aufmerksamkeit immer auf sich. Und es sind nicht nur ganz wenige, es sind einige und die mischen AGs zum Teil. Also es gibt auch welche, die AGs quasi übernehmen. Auch das gibt es. Aber bitte, Jan oder Stefan. Naja gut, ich mache das jetzt, glaube ich, mal tatsächlich ein bisschen der Reihe nach. Ja, dass Leute die Meinung von AGs bestimmen, das hatten wir auch schon vor 2 Jahren. Ich erinnere mich da an eine AG, die, glaube ich, immer noch fest in einer Hand ist. Ich werde da jetzt aber keinen bloßstellen. Zum Thema Trolle, nein, Don't Feed the Trolls ist keine Option mehr. Das kann keine Option mehr sein, weil wenn wir uns jedes Mal dasselbe anhören müssen, dann wird es springt immer einer drauf an und diskutiert. Ich erinnere mich an die... So, ich erinnere... Das war... Der Xtra-Tobi könnte mal bitte seinen Ton ausstellen. Sorry. So, danke. Wir haben eine Menge Trolle. Das ist muss halt mal auch mal die Struktur der Partei sehen. Wir sind eine Partei, die überwiegend online kommuniziert. Ich meine, ich bin jetzt auch schon seit 20 Jahren im Internet seit 18 Jahren im Internet unterwegs. Früher mal noch auf BTX-Boxen und sowas. Trolle gibt es seit eh und je. Der Grad des Schlimmseins ist immer nur anderer, aber in der virtuellen Kommunikation findet man die immer. Das hat einfach was damit zu tun, von meiner Tastatur fühle ich mich stark, von meiner Tastatur sage ich Sachen, die würde ich sonst eventuell nicht sagen. Wir hatten bei uns in Hessen jetzt eine Diskussion über, ich glaube, 300 E-Mails zum Thema Scientology und warum Scientology in der Piratenpartei akzeptiert sein sollte. Ursprünglich fing die mal an, indem einer sagte, der war irgendwo Redakteur in irgendeinem Parteimedium, keine Ahnung, und dann meinte ja, er macht das nicht mehr wegen dem Gespräch zwischen Bernd und Kissinger. Dann meinte ein anderer, ja, man hört ja, du bist Scientologe, und dann meinte ein dritter, ja, du musst ihn doch jetzt nicht gleich verunglimpfen, und der ursprüngliche meinte dann auf einmal wieder, nö, er verunglimpft mich ja nicht, ich bin es ja. So, das endete dann in einer Diskussion, ob jetzt Scientologen in der Partei geduldet werden müssen oder nicht. Es ist in Deutschland keine Religion. Scientologen haben eine Ansicht in meinen Augen, die den den Ursprungswerten der Partei entgegenläuft. Ich weiß jetzt nicht, was daraus geworden ist. Irgendwann habe ich die Scientologen-Diskussion einfach ausgeblendet, nachdem ich mir meine Meinung gegeigt habe und eben zum Austritt geraten habe. Wir legen uns mit diesen Trollen einfach in unserer Arbeit lahm. Wir schrecken neue ab. Also ich bin ja nicht dagegen, das darf man nicht falsch verstehen. Ich möchte nicht, dass neue daran gehindert werden, in die Partei einzutreten oder gar hier mitzuarbeiten. Um Gottes Willen. Alle Piraten sind per se erstmal gut, bis sie Scheiße bauen. Und je nach Grad des Scheißebauens muss man dann halt von Fall zu Fall entscheiden, ob es jetzt trotzdem noch ein guter Pirat ist oder nicht. Wenn sich jetzt einer hinstellt, wie der Carsten Schulz in Niedersachsen, der war prinzipiell bei seinem Eintritt erstmal ein guter Pirat, hat es dann hingestellt, Meinungsfreiheit ist gut, ja, Holocaust ist gegen die Meinungsfreiheit, Holocaustleugnung, nein, das geht nicht. Holocaustleugnung kann niemals, oder die Abschaffung des Holocaustleugnungsparagrafen kann niemals in dieser Partei Konsens sein und kann niemals in dieser Partei auch nur annähernd eine Mehrheit finden. Das hat man ja auch gesehen, dem dieser Antrag in Neumünster ja auch fast einstimmig angenommen worden, bis auf zwei Gegenstimmen, soweit ich das dann nachträglich noch gesagt bekommen habe, die ich nicht gesehen habe. Was sollen wir jetzt mit diesen Trollen machen? Eigentlich kann man diesen Trollen nur sagen, ey Junge, du bist hier falsch, geh bitte woanders spielen. Wir haben in Hof Bieber hatten wir jetzt zum Beispiel, da hatten wir jetzt Bürgermeisterwahlkampf, da hat sich einer aufstellen lassen. Ich meine, das Problem ist halt, diese Trolle bringen auch ihre Anhänger gleich mit, die sie dann irgendwie in irgendwelche Mandate oder irgendwo was helfen oder in irgendwelche Listen oder wie jetzt zum Beispiel der Direktkandidat, der Piraten in Riedlingen, das ist irgendwo in Bayern da unten, bei Biberach, da ist einer jetzt drankommt, der gemeint hat, ja, Euro müssen wir komplett mal abschaffen. Nein. Der Linke ist im Pad, also das ist ein Direktkandidat. Und deswegen hat seine Stimme auch direkt Gewicht für die Presse auch, will ich nur mal einfügen, bitte. Ja, aber die bringen halt ihre Anhänger auch gleich mit. Es gab ja dann auch, der Carsten Schulz hat es ja wohl auch mal zum Direktkandidaten geschafft. Da hat dann zum Glück der Landesvorstand, nachdem er dann die ersten Meinungen in der Hinsicht irgendwie mal geäußert hat, reagiert, finde ich auch gut. Ich empfehle übrigens bei Trolle und das Wegsehen, empfehle ich den Blogbeitrag von Stefan Urbach. Ich habe den auch mal in den Pad verlinkt. Der ist dazu eigentlich ganz gut, deswegen werde ich da jetzt auch nichts mehr dazu sagen. Also der ist wirklich, den sollte man sich mal durchlesen. Ja, und irgendwas war jetzt noch, das habe ich in meinem langen Vortrag vergessen. Also was, glaube ich, viele nicht, die können es einfach nicht einschätzen. Ich möchte eigentlich jedem raten, dass er sich die Landeslisten, die muss man gar nicht abonnieren, die meisten kann man über das Syncforum lesen, ganz komfortabel. Und dann ist es, glaube ich, besser zu verstehen, was das für Bremsen sind, die da auch zu den Piraten kommen. Und dass es denen auch das wert ist, in Niedersachsen ist auch Trollerei auf und ab. Und die legen fast den ganzen Landesverband, also die wollen jetzt eine Opposition gründen. Frag mich nicht was, sie legen da wirklich die Energien lahm. Und das nehme ich Ihnen auch übel. Und jetzt möchte Frau Meier was sagen. Hallo. Ja, ich bin auch relativ Neupirat, obwohl ich letztens mit Erschrecken festgestellt habe, dass ein Drittel aller Piraten nach mir eingetreten sind, ungefähr. Und ich bin im Februar eingetreten. Ja, also ich finde diese ganze Diskussion teilweise... ja, erschreckend, weil ich einerseits Neupirat bin, aber andererseits mir auch selber gesagt habe, ich nehme mir die Zeit, gucken, wo fühle ich mich wohl, wo kann ich mich einsetzen nach meinen Möglichkeiten und denk mal, das kriege ich einigermaßen hin. Nur, dass dann immer gesagt wird, die Neupiraten, wir sind alle, ja, das Übel, das finde ich eigentlich schade, dass es so allgemein gesehen wird. Also das finde ich schade, wie gesagt. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ihr seid das Böse, das Übel, wie du es richtig gesagt hast. Nein, es geht ja, nicht. Es ist irgendwie so halt dieses, man hört immer nur die Neupiraten und ich bin Neupirat und irgendwie gebt mir die Mühe, nicht zu trollen und erstmal zu gucken, wo sind denn jetzt die Ziele der Piraten und wie genau sind die ursprünglichen Werte und versuche mich dann da dementsprechend auch anzupassen und also was mir nicht schwerfällt, aber und ich bin auch kein verrückter Verschwörungstheoretiker davon abgesehen. Ich glaube, ich bin da ziemlich langweilig, was solche Sachen angeht. Nee, aber halt, vielleicht kann man da eine andere Sprache finden, weil ich glaube, auch viele Neupiraten von sehr abgeschreckt werden. Darauf will ich mal eingehen. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, es sind nicht die Neupiraten. Das ist ganz klar. Also, wenn ich jetzt sehe, ich nehme mal den Florian Staschek. Der Florian ist, glaube ich, eingetreten Mitte letzten Jahres. Der arbeitet mittlerweile in der Hessen-IT, engagiert sich sehr stark, der identifiziert sich mit den Grundwerten, alles super, alles toll. Gestern aus der Kontaktquelle des Landesverbands Hessen eine E-Mail. Ja, er ist jetzt eingetreten, würde sich gerne informieren, wie die Formalitäten für die Aufstellungsversammlung ist, was er spenden muss für den ersten Platz auf der Liste und was er denn zur Aufstellungsversammlung mitbringen muss. Ja, danke. Nein, solche Leute kann ich ganz ehrlich gar nicht, also letzteren Leute kann ich nicht gebrauchen. Klar, man spricht halt immer von Neupiraten. Es ist halt irgendwo eine Abgrenzung, wo man sagt, die mal irgendwann gemacht wurde. Sie ist nicht ganz korrekt. Wir haben auch Altpiraten, die unhaltbar sind, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Da gab es ja auch schon Verfahren ohne Ende, die dann in Formfehlern endete, wo dann das Bundesschiedsgericht angegriffen wurde, weil sie die Formfehler festgestellt haben und so weiter. Man muss halt sagen, es sind nicht die Neupiraten, es sind die mit einer falschen Vorstellung, oder ich glaube, ich versuche es mal zu definieren, es sind die Menschen, die mit einer falschen Vorstellung in die Partei kommen und versuchen dann die Partei für ihre Zwecke zu nutzen, die Zwecke halt wirklich, was ich die ganze Zeit sage, entgegen den ursprünglichen Zielen und Grundwerten der Partei entsprechen. Ich habe es ja jetzt schon mehrfach gesagt, auch zum Beispiel irgendwo Holocaustleugnung, Diskriminierung. Und ganz ehrlich, wenn die Mehrheit, ich habe es gerade im Pad gelesen, wenn die Mehrheit der Meinung ist, oh, Diskriminierung ist okay, dann kommt irgendwann mal der Punkt, wo ich sage, jetzt bin ich anscheinend, wenn das Parteimeinung ist, dann bin ich anscheinend in dieser Partei falsch. Und ich muss mal eine Lanze für die Altpiraten brechen, zu denen ich jetzt eigentlich auch nicht gehöre. Ich bin irgendwann Ende 2009 eingetreten, sehe mich eigentlich auch nicht so als Altpirat, aber es gibt halt Leute, die arbeiten seit 4, 5 Jahren für diese Partei, seit 2006, 5 Jahre arbeiten die für die Partei, versuchen die Partei voranzubringen Und dann kommen irgendwelche Leute und meinen auf einmal so, oh, wir müssen uns dagegen Chemtrails. Chemtrails sind böse oder ach, Vorratsdatenspeicherung ist ja gar nicht so wichtig. Das ist im Endeffekt mit Füße getreten, also die treten die Arbeit von Jahren innerhalb von einer halben Stunde mal mit den Füßen. Und das ist halt eine Sache, das ist das, was der Stefan in dem Blogbeitrag anprangert und wo ich ihn auch unterstütze in seiner Meinung und wo ich auch mit ihm da konform laufe, meinungskonform laufe. Irgendwo muss eine Grenze sein. Und wir haben jetzt entweder die Wahl, wir definieren diese Grenze per Parteitagsbeschluss oder wir machen einfach so, wie wir es bisher gemacht haben, und sagen einfach, okay, das ist ein gefühlter Konsens, dieser gefühlte Konsens. Und der ist halt, das ist halt ein Problem. Wir waren in 2009, waren wir 2010 waren wir 12.000 Piraten. Davon waren schätzungsweise 3.000 aktive. So, den Rest hat man selten gehört, selten gesehen, außer mal, wenn man Schatzmeister war, auf dem Kontoauszug. Das war natürlich ein ganz anderes Arbeiten und wir sind jetzt innerhalb eines Jahres auf das Dreifache gewachsen. Wir haben ein was ganz groß verpasst. Wir haben verpasst, uns zu definieren, wo wir noch definitionsfähige Masse waren. Und diese definitionsfähige Masse, die ist heute halt nicht mehr da. Und es fällt jetzt schwerer, sich zu definieren und diesen gefühlten Konsens zu finden. Das ist, glaube ich, das ganz große Problem. Wenn wir wieder zu diesem gefühlten Konsens hinkommen, dann ist, glaube ich, wieder auch alles in Ordnung. Dann meckert ja auch keiner mehr. Also wo ich auch noch ein Problem sehe, es wird immer wieder gesagt, für uns Neupiraten, warum sollen wir nicht auch kandidieren? Wir wollen auch Ämter und Mandate. Ihr seid für uns auch neu und wir sind in der Überzahl. Kommt eigentlich keiner von euch auf die Idee oder von denen, dass man vielleicht auch sehen möchte, ob er länger als ein halbes Jahr durchhält oder sie? Weil das ist ja auch mal ein Gesichtspunkt, dass jemand da voll sich einbringt und ein halbes Jahr powert, ist keine Garantie dafür, dass er das auch die nächsten 4 oder 5 Jahre macht. Das ist immer das Argument, was immer kommt und sagt, ich kenne euch doch auch nicht, warum wollt ihr denn Leute wählen, die schon länger mitarbeiten? Das ist zum Beispiel ein Grund. Jetzt möchte Motorradblogger noch was sagen. Ja, ich wollte noch mal was zu Frau Mayer sagen. Und zwar, ich bin auch jemand, der gerne mal das Wort Neupirat in den Mund nimmt. Das ist aber nicht persönlich gemeint. Also ich glaube, es ist nicht so, dass es Neupiraten oder Altpiraten gibt oder so, sondern letztendlich teilt sich das einfach in, sag ich mal, wirklich Leute, die Piratik denken, also Piratik, insoweit man das eben definieren kann, und Leute, die hier einfach falsch in der Partei sind, die, sag ich mal, diese Grundsätze, wie eben, ja, dass wir evidenzbasiert arbeiten, gegen Vorratsdatenspeicherung sind und uns nicht mehr diesem alltäglichen Politikwahnsinn so in dieser Art hingeben wollen, das sind im Grunde so für mich diese Altpiraten. Das können aber auch durchaus neue Piraten sein. Wenn neue Piraten so das, sag ich mal, so denken, dann ist das ja super. Was mich halt nur extrem stört, ist, wenn Leute kommen und meinen, Sachen, die schon, sag ich mal, ja, eigentlich klar sind, dann nochmal umdefinieren zu wollen. Ne? Und das halte ich halt total für problematisch. Jetzt nicht, wenn jemand, sag ich mal, ein halbes Jahr dabei ist oder so, und sich da erstmal einliest und gut mitmacht und auch, sag ich mal, versteht, was da so an innerer Überzeugung hintersteht, dann ist das ja auch gar kein Problem. Ne? Aber wir hatten es zum Beispiel am Landesparteitag in NRW, wo wir die Ausstellungsversammlung da ist einer angekommen, der ist an demselben Tag in die Piratenpartei eingetreten, erzählte irgendwas von Afghanistan und bla bla bla und wollte sich dann für einen Listenplatz auf der Landesliste bewerben. Und das sind halt diese Spinner, das sind wirklich einfach Spinner. Und die gehen mir halt extrem quer. Und das sind auch die Leute, die wirklich auch diese Mailinglisten zerbomben. Ich habe mich mittlerweile auch von der Mailingliste NRW abgemeldet, weil ich es echt nicht mehr ertragen habe. Es war einfach nur noch Getrolle und nur noch Gespamme. Und selbst bei uns in der AG Waffenrecht ist es mittlerweile so, dass wir solche Leute auch wirklich inzwischen, ja, sagen wir es ganz krass, zensieren. Also wir müssen denen den Zugang verwehren, weil wir sonst einfach nicht mehr arbeiten können. Und das sind diese Leute, die uns unglaublich nerven. Oder mich unglaublich nerven. Ich kann da ja jetzt nicht für andere sprechen. Sehe ich auch so. Und was gerade hier gesprochen wird, dass ja nur 10% höchstens destruktiv sind, mit 10% kann man schon sehr viel kaputt machen. Ich glaube, es sind weniger als 10%. Das Problem ist die schweigende Mehrheit, die das Ganze ignoriert. Das ist das Problem. Ja. Es sind vielleicht, sag ich mal, vielleicht auf der NRW-Liste waren vielleicht 4 oder 5 Trolle. Ja, da haben sich dann irgendwie 30 Mann mit beschäftigt und die anderen 500 Leute, die da drauf sind, haben das ignoriert. Und keiner hat irgendwie gesagt, ey, stopp, so geht's aber nicht. Und ich glaube, das ist ein bisschen auch das Problem gewesen. Ich glaube, das Problem ist schon ganz einfach dieses, oh mein Gott, wieso wählt ihr mich? Wieso darf ich nicht für ein Mandat kandidieren? Oder wieso würde ich nicht für ein Mandat gewählt werden? Alter, wer sich darum schon Sorgen macht, dass er nicht auf eine Liste gewählt wird, ja, und davon gegebenenfalls noch die Arbeit abhängig macht, also da muss ich dann sagen, tatsächlich, der ist total falsch in der Partei. Ich trete nicht in die Partei ein, nur um ein Mandat zu kriegen. Also ich weiß nicht, ich bin damals eingetreten, 2009, da sind wir noch irgendwo bei 1,82% rumgekrebst. Das war mir scheißegal, ob da ein Mandat rausspringt oder nicht. Ich habe dafür gearbeitet, weil das meine Ziele sind. Ich stehe ein für meine politische Überzeugung und nicht dafür, dass ich dann irgendwann mal ein Mandat erlange. Und dann rumheulen, aber die Neubewerber haben keine Chance auf ein Mandat. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ich weiß. Und ich möchte jetzt auch anmerken, wenn ich in der ganzen Diskussion hier von Neupiraten spreche, meine ich immer die böse Seite der Macht. Ja, also immer die bösen Neupiraten, niemals die guten. Und wer sich dann schon Sorgen macht und mit diesen Argumenten ankommt, der hat bei mir ganz ehrlich verloren. Und was ich auch noch anprangere, um das auch mal gesagt zu haben, ich finde es dann auch mal ganz lustig, dass dann Menschen kommen, die dann anfangen, ja, also das müsst ihr so und so machen und das müsste man mal ändern und da so und da so. Und wenn ich nächste Woche meinen Mitgliedsantrag abgeschickt habe, dann müssen wir das unbedingt mal annehmen. Wenn ich hier irgendwelche Beispiele bringe, dann sind das keine ausgedachten Fälle, dann sind das tatsächlich Fälle, die ich euch gerne auch belegen kann. Das letzte kam zum Beispiel auf der öffentlichen AG-Rechtliste zutage. Da hat einer, wollte einer sämtliche Formulare umgestalten und wollte da so ein Formularsystem einführen, keine Ahnung. Und dann irgendwann kam dieser Satz halt, wenn ich nächste Woche eintrete, dann müssen wir das unbedingt mal angehen. Also, ja, ich wurde gerade gefragt, wer ich bin. Vielleicht sollte ich das kurz erklären. Mein Name ist Jan Leutert. Ich bin aus dem Landesverband Hessen. Bin hier Vorsitzender Richter. Wieso musst du mitschreiben für deine Akte oder was? Das habe ich alles nicht verstehen können. Du redest so schnell. Musst du langsamer zuhören. Ich bin Jan Leutert. Ist okay. Ich erkläre das schon langsamer. Ich bin Jan Leutert. Ich bin Vorsitzender Richter im Landesschiedsgericht Hessen. Die meisten sollten mich vielleicht oder kennen mich vielleicht von der Versammlungsleitung auf Bundesparteitagen. Das ist so das Prominenteste, was ich mache. Ansonsten auch an einige Landesverbände habe ich auch schon Parteitage geleitet und ja. Danke für die Antwort. Der Typ ist auch gleich direkt rausgegangen, nachdem du etwas nochmal geantwortet hast. Ja, Anders möchte was sagen oder was fragen. Ja, hallo erstmal. Manche aus Hessen kennen mich vielleicht ein bisschen. Ich bin auch einer von diesen berühmt-berüchtigten Neupiraten. Ich kann gut nachvollziehen, dass es da Probleme gibt, gerade für diejenigen, die schon sehr lange dabei sind. Auf Neumünster, das war der extremste Fall von Fremdschämen, den ich je erlebt habe. Auf der anderen Seite kann ich aber auch nur sagen, es ist für Leute wie mich, die sehr engagiert dabei sind, die sich an verschiedenen Stellen raussuchen, wo sie mitarbeiten können und die nicht nach Mandaten jagen, sondern die sich sehr gut überlegen, wen wollen sie wählen, wen wollen sie nicht wählen, in welchen Fall würden sie im allerschlimmsten Fall sich selber aufstellen lassen, um das Schlimmste zu verhindern. Ich bin froh, dass ich das nicht muss. Ich bin einer von denjenigen, die es trifft, wenn von Neue Piraten die Rede ist. Kira, wir hatten, als es um den Kegelclub ging, so ein bisschen eine Diskussion und da hast du zu Recht darauf hingewiesen, dass Worte einiges ausmachen. Ich finde, die Wahl des Wortes Neupirat macht es denjenigen Aktiven, die nach Berlin eingestiegen sind, weil die werden damit meistens getroffen, ohne dass sie gemeint sind, unnötig schwer. Vielleicht wäre da wirklich die Überlegung, ob man einfach mit einem anderen Wortwahl schon einiges erreichen könnte. Habe ich nichts dagegen. Also das wäre jetzt das Geringste. Wobei, jetzt schau Dietmar an, der ist Lawfox, der ist auch direkt, der ist auch nach Berlin eingetreten, ich glaube irgendwann im November, und der sitzt im Landtag in NRW. Also es ist nicht so, dass wenn man sich vernünftig einbringt, dass einem da besonders Steine in den Weg gelegt werden. Das ist wirklich nicht der Fall, sondern es geht darum, dass Leute mit Partikularen Sprachinteressen kommen und die, genauso wie Jan sagte, jetzt macht mal, und es gibt, also man braucht nur durch die AGs zu lesen, es gibt genug Leute, die sagen, ich habe dies und jenes Interesse und wenn das nicht ins Parteiprogramm kommt, trete ich wieder aus oder dann trete ich erst gar nicht ein. Du Kyra, ich bin in der AG. Das ist doch der schöne Fall. Ich bin in der AG Europa mit Koordinator und ja, ich ärgere mich mit denen auch ständig rum. Aber bei der Diskussion um den Kegelclub ging es auch um gefühlte Diskriminierung, dass Diskriminierung immer etwas ist, was gefühlt wird. Ich berufe mich jetzt einfach mal drauf und sage, hier empfinde ich das als eine Diskriminierung. Sicher kann man da sagen, leg dir ein dickeres Fell zu, aber wenn es so empfunden wird von Menschen, warum nicht einfach versuchen, dass denjenigen, die sich da diskriminiert fühlen, es ein bisschen leichter zu machen. Dann, wir können gerne ein Wort dafür festlegen, schlagt was vor, aber bitte, bitte keine nautischen Metaphern. Ja. Wie wär's einfach mit Spinnern? Alles klar, nenne ich sie ab jetzt Spinne, Partei, nenne ich sie Parteispinne. Ich glaube ihr nicht. Jetzt ist das Plastikradio dran, oder der. Der. Ja, ach, jetzt habe ich gleich am Anfang den Faden verloren. Es ging, was ging das gerade jetzt, das letzte? Neuer Name. Ach so, ja, ich finde immer, das sind irgendwie so die Wutbürger, die jetzt einfach den Kanal Piratenpartei einfach entdecken, um halt, weiß ich auch nicht, um halt schneller an Schlüsselpositionen zu kommen. So habe ich das schon mal mitbekommen. Und wie gesagt, die kennen sich ja überhaupt nicht aus mit unseren Grundsätzen. Jetzt habe ich die Taste vergessen. Ich habe hier unten mal einen Link reingehauen, den kann ich jetzt mal machen. Solche Leute kommen halt in die Partei und die verstopfen ja wirklich die Kanäle, gerade bei uns in Sachsen-Anhalt. Also das ist nicht mehr schön. Man kloppt sich nur noch stundenlang am Tag mit denen rum, weil die überhaupt nichts kapieren. Und wir haben eigentlich gesagt, es geht um den ideellen Wert bei Piraten und nicht um Neu- und Altpiraten. Also das könnten die anderen sich auch mal annehmen und da brauchen die Neupiraten auch nicht beleidigt sein. Wenn wir mitbekommen, der ist halt... Ich mag das Wort Piratik ja auch nicht. Er ist halt Piratik, die Grundsätze, sieht er alles ein, macht er alles mit. Und ja, so das Grundsatzprogramm, das ist seine Sache. Dann haben wir auch gar nichts dagegen, aber wir sind halt auch froh, wenn Leute, die praktisch fast, sagen wir mal, irgendwas mit Finanzen oder Chemtrails, wenn die sich an unseren Stammtisch mit ransetzen, dann anfangen, ja, dann sind wir eigentlich auch froh, wenn die dann weg sind. Und das machen wir dann auch klipp und klar, machen wir den Clip klar. Oder, naja. Wutbürger finde ich gut. Ja, also Wutbürger-Piraten nennen wir die eigentlich immer schon, weil, wie gesagt, die haben überhaupt keine Ahnung. Die lesen sich nicht das Landesprogramm durch, nicht das Bundesprogramm und hauen Initiativen rein, das geht ja überhaupt nicht mehr. Und wir kommen einfach gar nicht mehr zum Arbeiten. Also jetzt haue ich hier unten mal links den Link rein, dann könnt ihr mal gucken, was da so alles so rumkraucht bei uns. Und dann haben wir in Sachsen-Anhalt, hatten wir zum Beispiel noch, das ist, ich weiß nicht, ob die jemand kennt, GCN. Global Chain Snow, so eine Gesellianer-Sekte, die haben auch sich drei Landkreise eingeheimst, haben dann eine RV gegründet und wollten halt alles, die machen so mit, wie nennt sich das, ach, so eigenes Geld und so ein Scheiß halt machen die. Ja, und die haben natürlich auch versucht, also den guten Namen der Piratenpartei zu benutzen. Dann haben ein paar Leute richtig Stunk gemacht und das hat sich jetzt eigentlich gegeben und die sind auch ganz ruhig. Also das sind für mich auch keine Piraten. Wie gesagt, die kamen halt aus der Humanwirtschaftspartei viele und haben nun versucht, die Politik aus der Humanwirtschaftspartei über die Piratenpartei halt publik zu machen und ja, es seriös abstempeln zu lassen. Also ja, mehr habe ich jetzt gar nicht zu sagen. Meinst du zufällig die keine Legalisierung von Drogeninitiative? Ja, genau, die kam mal rein. Also da bin ich dann gleich, fast ein bisschen wild geworden. Hab gesagt, der soll sich mal das Grundsatzprogramm durchlesen, was der überhaupt hier will. Also ich bin dann auch gar nicht mehr fein. In unserer Mailingliste zum Beispiel kommt sehr oft, die sollen sich einfach verpissen, aber die merken es einfach nicht. Die denken, das sind Piraten, das sind aber keine. Wie gesagt, die wollen irgendwie schnell an Schlüsselpositionen ohne lange Wege und das geben teilweise auch die Leute einfach zu. Also ich habe manchmal so den Eindruck, da kam auch mal einer, der war auch schon bei der DSU und all so ein Blödsinn und er meinte, er ist immer noch konservativ, da habe ich gefragt, was er überhaupt will. Das konnte mir gar nicht beantworten, also ganz eigenartige Leute. Ja, halt so Schildparteien nenne ich die auch manchmal so, ehemalige Schiller oder irgendwie so ähnlich. Also es ist einfach teilweise nicht mehr zu ertragen. Ja, und es gab ja auch mehrere, von diesem Nutzer, der diese Initiative gemacht hat, gab es meines Wissens auch mehrere solche Initiativen, also das war schon ziemlich strange. Ja, ich kenne den selber jetzt auch nicht, aber wie gesagt, der hat halt ein paar drüber gekriegt und dann war Ruhe. Okay, Stahlrabel. Ja, ich wollte nochmal ganz kurz was aufnehmen, was der Jan vorhin gesagt hat, die zwei Möglichkeiten, die er genannt hat, entweder sich auf diesen gefühlten Konsens wieder zu verlassen oder zu versuchen, das irgendwie als Parteimeinung festzuschreiben. Da kann ich auch nur wirklich empfehlen, dass wenn du das Zweitere machen willst, dass du das möglichst schnell machst, denn es wird mit der Zeit nicht einfacher. Also ich habe jetzt gerade mal auf meiner Timeline vor ein paar Tagen, da kam ein Link für die Satzung humanistischer Laizismus. Und alle haben so ein bisschen gekichert, weil diese Satzung wirklich ins feinste Detail ausgearbeitet war, so dass man den wirklich nicht ans Bein pinkeln kann. Aber das ist natürlich dem geschuldet, dass die nicht wollen, dass ihnen in ihre Zielsetzung jemand reinpfuscht. In der Satzung steht drin, wofür diese Arbeitsgruppe dient. Und wenn sich Leute da engagieren, die denen zuwider handeln, dann haben die eben direkt die Sanktionen mit verankert in der Satzung, um dem entgegenzutreten. So was sollte man sich vielleicht mal überlegen. Also wenn man wirklich diesen Hammer rausholen möchte. Also ich bin eigentlich dagegen, Hammer. Also ich weiß nicht, Jan, was sagst du? Also Hammer ja, aber nicht diese Art von Hammer. Also die gefällt mir nicht. Die muss man doch irgendwie anders rauskriegen, als dass wir uns da Papierkram um die Ohren hauen und dann am Schluss vor Bundesschiedsgerichten landen oder Landesschiedsgerichten. Das bringt's doch überhaupt nicht. Ich bin gerade tatsächlich am Überlegen, ob ich das die Satzung der Hula irgendwie aufmachen will. Also ich glaube, ich lasse das aber lieber geschlossen, weil das würde in einen zu großen Gerante über AGs und beziehungsweise einige AGs enden. Das hatten wir gestern schon. Ja, das ist, ich glaube, auch einer von der AG ist da, der Harry. Ja, aber wir lassen es erstmal, weil das wird dann heftiger. Für die spätere Stunde ist das nett. Bar Moi. Ja, guten Abend zusammen, Beate eigentlich. Ich bin ein bisschen zufällig bei euch reingeraten, weil ich auf meine AG warte, bis die alle eintreffen. Ich bin ein bisschen irritiert auf zwei Sachen. Ich habe die Überschrift gelesen, Neupiraten, hatte eigentlich eine ganz andere Fantasie dazu, was heute Abend hier passieren wird im Dicken Engel. Also, dass man irgendwie Neupiraten nochmal integriert, abholt oder die berät oder was immer auch tut. Und das andere ist, ihr habt jetzt fast eine Stunde oder Dreiviertelstunde ganz viele Beispiele gebracht zu Leuten, die eigentlich in der Partei, ja, sag ich jetzt mal ganz böse, nichts verloren haben. Würdet ihr heute Abend auch darüber reden, wie man damit umgeht und in welchem Rahmen man das machen kann? Oder macht ihr jetzt so weiter mit Beispielen? Dann würde ich nochmal eine andere Gruppe mir suchen für heute Abend. Das ist jetzt nicht festgelegt. Also natürlich sollte es irgendwie darauf hinauslaufen, was man dagegen tun kann, weil es geht erstmal darum, wie kann man sich dagegen wehren, wie kann man denen schon die Lust nehmen, überhaupt reinzukommen und zu stören. Also das wollten wir durchaus schon etwas erarbeiten, aber das ist hier keine AG. Also das will ich auch gerade sagen, das ist eine Diskussion und es ist keine AG. Also wir arbeiten jetzt nicht irgendwas, das müsste dann die AG Basispiraten oder AG sonst irgendwas, die gibt es. Und die müssten dann was erarbeiten. Also wir haben da erstmal nur Diskussion darüber. Nee, das ist keine AG, das weiß ich ja. Es geht mir nur darum, ich finde es so toll, dass jetzt so viele Leute hier sind, die alle auch die gleichen Erfahrungen wahrscheinlich haben. Ich habe die auch gemacht. Ich bin auch noch nicht so ewig lange bei den Piraten dabei, versuche mich aber da, wo ich kann, einzubringen und zu engagieren und ärgere mich natürlich auch über diese ganzen Sachen. Also die Beispiele, die gesagt wurden gerade, kennt fast jeder, glaube ich, aus seinem Piratenparteialltag. Ich fände es einfach schön, wenn man jetzt auch nochmal darüber reden könnte, wie die Einzelnen vielleicht damit umgehen. Das würde mich nochmal interessieren. Ganz kurz, ich habe zum Thema, wie gehe ich mit Neupiraten um, also da jetzt mal der guten Seite der Macht, habe ich gerade einen anderen Blogbeitrag von mir verlinkt. Im Pad ganz unten oder bei mir im Blog, blog.janleute.de, der ist dann, glaube ich, auf Seite 2 schon zu finden. Wir müssen sie abholen. Also da habe ich mal mit dem Christoph Steltner drüber geschrieben, wie wir eigentlich mit den Neupiraten, die arbeiten möchten, umgehen sollen. Wir müssen viel erklären, das ist klar. Und wir müssen, warte mal, ich muss mir erst mal ganz kurz den Ton hier abstellen, das ist kacke. Warum stellt er sich den Ton ab? Weil bei jeder Textnachricht so ein Ding so, läuft, ja. Und bei mir gerade ein Haufen Textnachrichten auftauchen und das so langsam in den Ohren wehtut. Das ist ein ganz ekliger Ton. Ja, wir müssen denen erklären, wie es funktioniert. Wir haben in Hessen die AG Einstieg, die sich da momentan damit befasst, ein Tutorial zu schreiben. Der LV NRW hat ein sehr gutes Tutorial, was die als Grundlage nehmen. und auf dessen Grundlage arbeiten die dann und arbeiten dann was für Hessen. Es gibt das Ganze auch für den Bund irgendwo, habe ich mal irgendwo am Rande gesehen. Also es gibt durchaus Initiativen, die Neupiraten abholen möchten. Es gibt dann jetzt auch dieses Piratenpaten-Projekt, das ist bundesweit. Da haben sich Leute bereit erklärt, dann, die wirklich dann sagen, okay, ich nehme jetzt die Zeit, ich erkläre dir jetzt, wie es funktioniert. Und also wir haben durchaus Sachen momentan noch sehr groß in der Entstehung, aber wir sind dran halt, oder es sind Leute dran, ich jetzt nicht direkt, weil ich andere Themen momentan bearbeite oder andere Sachen bearbeite, wie man Neupiraten abholen kann. Und wie gesagt, ich habe jetzt ja gesagt, Parteispinner nenne ich sie jetzt, die Bösen, also die über die ich jetzt eigentlich ranten möchte. Ich will ja nicht über Neupiraten ranten. Das gibt, wie ich eingangs schon gesagt habe, es gibt auch so viele Gute, und das ist eigentlich tatsächlich die Mehrzahl, sind die in Anführungsstrichen guten Leute, die eintreten. Das sind dann aber, wie gesagt, 3-4 Leute, die sind laut für 50 oder für 100 und die vermiesen es einen halt. Und wenn man dann irgendwo sitzt und dann auf einmal hört, ja, Vorratsdatenspeicherung ist ja gar nicht so schlimm, ich habe ja nichts zu verbergen, wo man dann nur sagt, ey Junge, was machst du in dieser Partei? Hast du überhaupt mal gelesen? Und das ist halt das, was ich persönlich vielleicht auch nicht verstehen kann. Ich bin bei den Piraten eingetreten, ich habe mich damit beschäftigt, was sie machen, was ihre Themen sind. Und dann bin ich eingetreten, weil es die richtige Partei für mich war. Und das erwarte ich eigentlich. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich erwarte von Neuen, dass sie wenigstens das Programm mal gelesen haben. Und ich glaube, wenn wir eine Umfrage unter den Neuen machen, wäre die gar nicht so gut für diesen Punkt. Darf ich da noch kurz was zu sagen oder ist der Nächste dran? Also vielleicht habe ich mich mit meiner Irritation falsch ausgedrückt. Ich habe jetzt verstanden im Verlauf der Diskussion, dass ihr heute Abend über die Spinner unter den Neupiraten reden wollt. Ich habe jetzt auch drüber geschrieben, doofe Neupiraten. Danke, weil das fand ich so irritierend, weil ich was ganz anderes erwartet habe. Und ich finde halt eben auch, vielleicht kann man nochmal in einem anderen Rahmen darüber nachdenken, ob es für Neupiraten ein anderes Wort gibt oder ob man die wirklich aufteilt in Spinnerte und die, die sich engagieren möchten. Ich gucke jetzt nochmal in meiner AG nach, ob jemand da ist. Es war interessant zuzuhören. Wenn keiner da ist, komme ich nochmal wieder. Okay, tschüss. Ciao, jetzt ist Stefan D. dran. Ja, danke. Ich habe mal eine Frage an den Püt. Erstens fand ich eben die Begrüßung gar nicht gut. Direkt auf eine Bitte von mir, den Kommentar zu wiederholen, mit einer administrativen Haltung zu reagieren. Erstens. Zweitens frage ich mich, wie viele Leute von den Anwesenden hier, die jetzt mit längere Zeit bei uns sind, haben zum Eintritt das komplette Parteiprogramm gelesen? Und wie viele von denen, die jetzt hier sind, haben das, obwohl sie Piraten sind und schon längere Zeit dabei sind, auch noch nicht getan? Ja. Und dann frage ich mich, wieso man als Pirat oder als erfahrene Person, die vielleicht jetzt, ich weiß nicht, wie lange du jetzt dabei bist, 2-3 Jahre ist, sich anmaßt, über Leute, die noch keine Erfahrung mit dieser Partei gesammelt haben, zu administrieren, indem man sagt, die haben keine Erfahrung, die wissen nicht, was sie tun, die möchte ich gerne loswerden. Noch hinzu kommt, ja, ich finde es einfach krass, dass hier so eine Diskussion überhaupt stattfindet, ehrlich gesagt. Weil Piraten eigentlich nicht diskriminieren sollen. Und ich finde schon, wenn jemand keine Ahnung von etwas hat, ja, dann geht man hin, dann geht man auf ihn zu, dann spricht man ihn an, dann redet man mit diesen Personen und dann versucht man, die nicht loszuwerden, dann versucht man, die nicht mit dem Hammer auf... Stefan ist... überhaupt nicht, sondern es geht ja nicht darum, dass man jemandem nicht hilft. Also jetzt völlig dran vorbei. Ihr redet doch über Parteispinner, die ihr loswerden wollt, weil ihr nicht wollt, dass sie hier reingehören, dass sie hier nicht reingehören oder Leute, die zum Stammtisch kommen, weil die stören. Ja, aber das ist halt so. Wenn man eine Partei hat, wo man sagt, dass jeder mitmachen darf, dann kommen auch Leute rein, die vielleicht weniger gebildet sind, weniger Ahnung von der Materie haben oder auch halt andere Kommunikationsformen haben als ihr. Und nur weil die anders sind und sich anders verhalten, könnt ihr euch nicht ausgrenzen. Doch. Doch, ich kann jemanden ausgrenzen, der sich hinstellt und sagt, der Holocaust hat nie stattgefunden. Ich kann jemanden ausgrenzen, der sagt, Ausländer sind scheiße. Und ich kann jemanden... Alter, ich kann Leute ausgrenzen, die unter Piratenfahne behaupten, dass alternative Theorien zum... Es geht in heute Abend um die, und wenn du nicht von Anfang an zuhören kannst und dann meinst, hier irgendeine kacke Meinung zu präsentieren, dann kann ich dir genau wie ich es jetzt mache auch meine Meinung sagen. Dafür bin ich Pirat. Fertig, aus, Ende. Und übrigens, ich kann dich überreden. Zum Beispiel jemanden, ja, der immer so sehr viel über, der immer sehr viel, nee, bitte, das ist wichtig. Das gehört jetzt hier hin. In der AGB, BGE haben wir zum Beispiel jemanden, der ungefähr 100 Mails, genau. Okay, Franco. Schmeiß mich aus der Partei, weil ich was sage, was ihr nicht hören wollt, ey. Darum geht es doch gar nicht. Du redest doch einfach vorbei. Du hast nee, einfach nicht genau zugehört. Thema. Du warst zwischenzeitlich nicht da. Hast du die Blogbeiträge gelesen? Hast du überhaupt gelesen, worum es geht? Ja, dann lass mich bitte aussprechen. Weil, ja, hast du es gelesen, worum es geht? Ja, klar habe ich das gehört. Leute, die penetrant das Arbeiten stören in den AGs. Genau das gleiche hatte ich gerade in der AG BGE. Ja, genau den Fall. Darum geht es nicht. Nein. Nein, es geht nicht darum, dass Leute arbeiten in den AGs stimmt. Es geht um Leute, die mit Meinungen in die Partei kommen, die diametral zu unserem Programm stehen. Ja, genau. Und das hat lass mich das mal aussprechen. Genau das Gleiche haben wir gerade auch in der AG BGE. Das sind Leute, die hauen die AG-Liste voll. Da kommen hunderte Mails am Tag raus, ja. So, na und? Ja, das sehe ich eben nicht, ja und, weil das behindert... Weißt du, was wir machen? Wir haben gesagt, wir lassen die eine Trollliste und machen halt eine Infoliste, eine neue. So sollen sie doch trollen. Ja, aber wenn sich einer in eine Kamera stellt, in die Kamera stellt und sagt, ja, bei den Piraten sind wir ja so für Meinungsfreiheit und ich bringe halt jetzt, weil der Menschenfreiheit, nicht nur Meinungsfreihe. Also, das muss man, da können wir gerne mal definieren, aber erstmal sind wir für Meinungsfreiheit, wenn wir uns mal an unser Programm halten. Ja, du bist für Menschenfreiheit, das ist toll. Ich gehe zum Beispiel auf jemanden hin, übrigens, Stefan, solange ich meinen Sprechknopf gedrückt habe, hört man dich nicht, danke. Dass du mir das sagst, finde ich ganz toll. Ja, weil ich gerade spreche. Cool down. Das ist ganz toll, dass du das ansagst, dass du jetzt alles platt reden kannst. Das ist eine ganz tolle Sache, Püt. Moment, Stefan, du bist jetzt derjenige, der, also ich würde jetzt sagen, du kühlst dich erstmal ab. Ich an sich so, ich sag nur, was guck mal, das Thema, du hast es nicht wirklich verstanden und jetzt, also wenn du jetzt so weitermachst, dann stelle ich dich auch stumm beziehungsweise verschieb dich in Zuhörer, weil das sehe ich jetzt nicht ein. Du machst nämlich genau das, du trollst jetzt die ganze Sache. Und Franco weißt du, warum? Ist jetzt dann. Franco genau ist aus jetzt Absicht mache ich das jetzt gerade. Genau aus Absicht nehmen. Stefan ist gut. Also Franco, ja, jetzt Franco. Wurde genug getrollt. Ja, also eigentlich wollte ich, also das Thema ist ja mittendrin geändert worden von der Überschrift her. Ich wollte anders antworten. Weil er ja die AG Europa mit betreut, die ja fantastische Arbeit macht. Also das Thema habe ich auch nicht ganz verstanden, Kira, ja, aber dass jetzt Neupiraten mit Altpiraten in Konkurrenz treten und so weiter, das finde ich gut, weil jeder Neupirat sich einarbeiten muss und Erfahrung sammeln sollte. Und meine Erfahrung in Thüringen, wo ich bin, also geht dahingehend, dass bei Vorstandswahlen und so weiter auf Landesebene kein Jahrgang über 2009 gewählt wird. Also ich denke, das hat seine Berechtigung und ich finde auch, wie du gesagt hast, Kira, okay. Ich finde auch, dass man durch Leistung durchaus auffallen kann, aber es ist sehr viel zu lernen und zu erarbeiten. Also insofern finde ich hier diese Konkurrenz, die da geschraubt wird, überhaupt nicht einleuchtend. Tut mir leid, ich habe nicht verstanden, was du ausdrücken möchtest. Dass die Altpiraten durchaus eine Berechtigung haben und dass die Neupiraten erstmal auffallen sollten durch Lernen und Mitarbeiten. Ja, aber das ist doch und irgendwie logisch. Und die Altpiraten bitteschön nicht durch Arroganz. Winnie, du bist nicht dran, du bist nicht mehr eingetragen. Ich bin ein Neupirat übrigens, nur nebenbei. Jan. Ja, man kann durchaus in Konkurrenz stehen, bloß das Ding ist, wollen wir wirklich in Konkurrenz stehen? Wir sind alle Piraten. Wir haben gemeinsame politische Ziele. Jeder hat so ein bisschen seine eigene Facette der politischen Ziele. Meine Schwerpunkte persönlich sind zum Beispiel tatsächlich Datenschutz, Internetfreiheit, Netzneutralität, Grundrechte und und so in der Richtung. Für andere ist eher Sozialpolitik ein Hauptziel, aber grundsätzlich sind wir doch immer, dass wir sagen, okay, wir sind Piraten. Wir können das Programm, was wir haben, vertreten. Ich bin nicht mit allen Beschlüssen, die wir da drin stehen haben, glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind so ein, zwei, mit denen ich persönlich nicht glücklich bin, wo ich aber sage, okay, ich kann sie trotzdem vertreten, auch wenn ich nicht damit glücklich bin. Wenn wir doch aber alle ein Ziel haben, wo stehen wir denn dann in Konkurrenz? In Konkurrenz kann ich doch nur mit jemandem stehen, der andere Ziele hat als ich oder versucht, meine Ziele, die ich habe, politisch zu verhindern. Von daher sehe ich keine Konkurrenz zwischen Alt- und Neupiraten. Sehe ich auch nicht. Also es geht eigentlich nur um das, was wirklich stört. Und zu dem Wort stören stehe ich auch voll und ganz, weil man kann nicht immer noch eine Mailingliste machen und noch eine Mailingliste und So, weil sie zerstören wirklich was und binden vor allem enorm viel Energie. Katie ist dran. Ja, hört man mich? Weil ich habe das nicht ausgetestet. Ist gut. Okay, also ich bin eine Neupiratin und zwar bin ich dazugekommen, weil nach Berlin ich mein Thema im Wiki gefunden habe, gesehen habe, dass dort viele falsche Fakten drinstehen und erstmal nur im Wiki gearbeitet habe. Dann hat sich die AG von einem Altpiraten, wurde gegründet. Dann AG Waffenrecht geht es. AG Waffenrecht. Dann habe ich mir im YouTube die Filme von Sebastian Nerz und Martina Weißbrand angeschaut. Dann habe ich mir die 40 Top-Themen für den November 2011 Landesparteitag angeschaut. Und weil ich mit allen Sachen dort einverstanden war, bin ich erst eingetreten. Kira wirft mir ja vor, dass ich Lobbyistin sei, weil es das einzige Thema sei. Wenn ich das aber wäre, dann würde ich zu einer Law-and-Order-Partei gehen und nicht zu den Piraten. Sprich, ich habe ein halbes Jahr lang Fakten gearbeitet, versuche weiterhin Sachen zu machen und dann fing es im April an, dass drei Leute der Meinung waren, AG Waffenrecht ist was ganz, ganz Unpiratiges und die müssen wir jetzt baschen. Und ich muss sagen, ich bin Neupiratin, aber ich identifiziere mich mit den liberalen Werten der Partei. Ich bin zu den Piraten gekommen, weil es hieß Sachkunde gegen Ideologie und das, was ich jetzt erlebe und was leider auch in Jans Blog von heute war, dass die AG, in der ich mich engagiere, als negativ, unliberal und unpiratisch einfach diskriminiert wird. Danke. Jan, also ich würde nie sagen, dass die AG Waffenrecht eine Troll-AG ist oder dass die nur trollen wollen. Es gibt durchaus Mitglieder bei der AG Waffenrecht, auf die trifft es genau zu, was ich vorhin gemeint habe. Die kommen nämlich rein und sagen, entweder passiert sowas in Bochum und dann kommt das rein, dann trete ich ein oder dann trete ich nicht aus, ansonsten trete ich aus. Und das sind Sachen, also das empfinde ich als negativ. Und das sind Leute, die haben mit den Piraten eigentlich überhaupt nichts zu tun, sondern die wollen nur ihre ganz persönlichen Interessen da, ihr Hobby vertreten sehen und drohen auch ganz bewusst damit zu sagen, wenn das nicht durchkommt, macht mal. Wenn das nicht durchkommt, treten wir wieder aus. Und das ist für mich ein No-Go. Ja, aber darf ich da was zu sagen, Kyra? Ja. Ich wollte nur dazu sagen, dass natürlich auch, ich bin ja auch in der AG und ich nehme diese Leute, die in der AG sind und sich hinstellen, wenn das nicht ins Parteiprogramm kommt, dann trete ich aber wieder aus. Glaubst du denn, dass ich die ernst nehme? Ich nehme die auch nicht ernst, ne? Also das muss man immer so ein bisschen differenzieren. Ich möchte auch was sagen. Darf ich? Ja. Wir wollen eigentlich nicht über die AG Waffenrecht sprechen, also nur damit. Nee, das war ja auch nur ganz grundsätzlich. Also das kannst du auch auf alle anderen AGs beziehen. Ich bin auch mal in der AG Bauen und Verkehr gewesen, da ging es dann um allgemeine Tempolimits. Das war dann genau so ein Ding, ne, wo die dann halt, das ist genauso eskaliert wie in der AG Waffenrecht oder auf der NRW-Liste. Und im Endeffekt ist es genau dasselbe. Das sind Leute, die sagen, wenn das nicht hier durchkommt, dann bin ich wieder weg. Und dann sage ich, ja, Reisende soll man nicht aufhalten. Ich möchte dazu sagen, dass natürlich in einer politischen Partei man nicht sein Optimum durchkriegen kann, sondern schauen muss, wo die Kompromisse möglich sind. Und jeder muss in einem Kompromiss was aushandeln, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und ich bin zum Beispiel nicht jemand, der sagt, ich höre auf, wenn es in Bochum nicht kommt. Aber das Problem ist, dass in der letzten Zeit, oder vielleicht habe ich nur das Empfinden, ich finde auch bei Liquid Feedback gibt es so gut wie gar keinen Antrag mehr, der richtig sachkundig ist, außer der jetzt zu Israel. Da war die AG Außenpolitik und die AG Frieden haben zwei diametrale Anträge eingebracht und die waren beide wohl durchdacht und hatten richtig Hintergrund. Und dann sehe ich 10.000 Anträge in Liquid Feedback, wo eine einzige Person sich hinstellt und drei Zeitungsartikel macht. Und das finde ich absolut daneben. Das bindet Kraft bis zum geht nicht mehr. Und ich habe auch gar keine Lust mehr, da überhaupt abzustimmen. Ja, da sind wir uns völlig einig, oder? Jan, was sagst du? Durchaus, ja. Ich möchte, wie gesagt, ich möchte nicht unbedingt der Blogbeitrag, möchte ich ganz kurz korrigieren, ist nicht von mir, das ist ein Gastbeitrag von Stefan Szymanowski, also vom Superheld. Ich habe jetzt erstmal per se nichts gegen die AG Waffenrecht. Ich habe eine andere Ansicht über das, über ein zukünftiges Waffenrecht. Das ist okay, kann ja jeder haben. Ich laufe auch nicht mit den Zielen, die die AG Waffenrecht hat, konform und würde da gegebenenfalls sogar dagegen stimmen, wenn das zur Abstimmung kommt. Ich sag mal, einige der Mitglieder finde ich auch eher wie nenne ich es jetzt am besten, ohne das Beleidigen klingt, belustigend als ernstzunehmend, wenn ich mit denen ihre Profile angucke und was sie über sich schreiben und wenn ich so ein bisschen recherchiere, eigentlich prinzipiell nur ein Mitglied daraus. Der Stefan hatte es als Negativbeispiel genommen. Ich weiß jetzt bloß gerade, ja genau. Er hat es als Negativbeispiel genommen. Ich weiß aber jetzt nicht, in welchem Hintergedanken. Also da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ja, und wir sollten jetzt auch ein bisschen davon weggehen. Und Fredo möchte noch was sagen. Fredo. Hallo. Ja, ich bin der Fredo. Ich bin aus Frankfurt. Ich bin seit letztem Jahr Pirat. Ich hatte auch eigentlich gefühlt keine Probleme, mich auf Kreisebene oder Hessen oder auf Bundesebene beim Bundesagist dort einzubringen, wo ich das wollte. Jetzt habe ich auch nicht so die Schwierigkeiten, mal mit Leuten zu sprechen oder vor Leuten zu sprechen und habe auch keine großen technischen Schwierigkeiten gehabt, mit den Tools umzugehen. Ich nehme es hier in Frankfurt so wahr, dass die Leute, die wirklich jüngeren oder jüngsten Mitglieder der letzten 3-4 Monate mit zu den aktivsten gehören, obwohl sie eben noch manchmal nicht das Wissen haben, noch nicht vernetzt sind. Das finde ich fast auch logisch, weil manche älteren Piraten da auch einen gewissen Frust inzwischen haben, weil sie vielleicht mal ihre Position nicht durchsetzen konnten. Da gibt es zum Teil auch mal einen Grabenkampf mit jemandem, den man schon länger kennt und insofern sind das ja erstmal frische Neumitglieder. Was mich jetzt an einigen Neumitgliedern stört, ist ungefähr das, was hier schon mal auch erwähnt wurde, also sprich, wie sie zum Teil Listen eben trollen oder wo sie mit merkwürdigen Vorstellungen reinkommen, die sehr exotisch sind und auch ganz offensichtlich nicht mehrheitskonform. Ich halte es für ein gutes Mittel, die Leute mal relativ früh zu spiegeln, ihnen einfach zu sagen, das ist mit Sicherheit nicht mehrheitsfähig. Du kannst gern versuchen, Leute mal davon zu überzeugen. Aber wenn du dann sehr schnell das Gefühl hast, das macht keinen Sinn, dann lass es doch bitte auch einfach. Ich nehme allerdings auch, ich kann jetzt nicht bei jedem immer auf der Liste zuordnen, wie lange er dabei ist, klar. Aber ich nehme schon wahr, dass mich oftmals eben auch viele Leute stören, die schon ganz offensichtlich länger dabei sind und die auch zu allem immer eine Meinung haben und es einfach mal schnell sich zusammen googeln. Wir hatten jetzt eine sehr lange Beschneidungsdiskussion und da wird mal schnell was Medizinisches oder Juristisches reingeworfen, was man sich mal irgendwo in 5 Minuten angelesen hat. Das heißt, Trollproblematiken sind keine Neumitgliederproblematiken, zumal jeder der Trolle irgendwann mal ein Neumitglied war offensichtlich. Ob sich Leute profilieren aufgrund von einer größeren Bekanntheit jetzt, da kann es natürlich sein, dass die Probleme stärker werden. Und der letzte Satz noch, da muss man sich auch klar machen, dass es grundsätzlich so ein bisschen systemimmanent ist. Anders formuliert, jedes neue Mitglied stört erstmal, weil wir inzwischen eben so ein dynamisches Wachstum haben, dass manche der Strukturen, die man sich ausgebildet hat, gar nicht mehr dafür ausgelegt sind. Und deswegen jetzt auch nicht ganz unverwunderlich Diskussionen aufkommen, Mailinglisten zu teilen, Untermailinglisten zu machen, Bundes-AGs, die eigentlich ein klar definiertes Thema haben, kriegen immer weitere Untersplitterungen und so weiter. Das heißt, ein Stück weit, ein kleines Stück weit, hat es einfach auch mit einer Bewältigung von Massenansturm zu tun. Ich glaube, die Maya hat es vorhin gesagt, gibt schon wieder ein Drittel der Mitglieder in der Partei, die nach ihr eingetreten sind, was wohl, glaube ich, dieses Jahr war oder Ende letzten Jahres war. So, das heißt, so empfindet man erstmal, jedes neue Mitglied stört sozusagen grundsätzlich schon mal, was eben Wachstumsschmerzen aber auch sind. Was die Trolle angeht, ich glaube, die waren von der ersten Stunde der Partei mit Sicherheit da, die werden immer da sein und das ist kein grundsätzliches Phänomen, was jetzt plötzlich neu auftritt. Man muss eben nur gucken, welche Bereinigungsprozesse hat man und wie geht man damit um. Ja. Jan, ich würde jetzt auch nicht sagen, alte, die dabei sind, es gibt durchaus Nerver, wobei die aber durchaus schon aussortiert wurden, weil wer schon seit Jahren dabei ist, musste schon kräftigen Gegenwind aushalten über lange Zeit, wenn er eine sehr exotische Meinung hatte. Das ist, glaube ich, das Einzige. Und früher konnte man sich da auch etwas mehr drauf konzentrieren. Also der muss dann zumindest wirklich ein dickes Fell haben, sehe ich jedenfalls so. Naja, gibt auch Trolle im Bundesvorstand, ne? Okay, das wollen wir jetzt erstmal nicht vertiefen. Ich weiß nicht, wen du meinst. Corbinian, unser Supertroll. Corbinian? Ist er überhaupt nicht mehr da? Corbinian weg, hier eintragen und nichts sagen und dann weggehen? Okay, Motorradblogger. Hat sich erledigt, kannst mich streichen. Stefan D. Ja, sorry, ich muss mich auch nach hinten anstellen. Harry? Kommt jetzt etwas überraschend und früh, aber gut, ich versuch's einmal. Wir befinden uns, ich sage ich mal, in einer Phase der Selbstfindung. Wenn man so in der Parteiengeschichte zurückschaut, damals waren die Spontis, so die 68er, da ging es darum, sind Spontis noch Spontis? Bitte? Sind die Spontis noch Spontis? Später kam die Frage auf, sind die Grünen noch grün oder wie grün sind die Grünen noch? Später kamen die Linken mit internen Diskussionen, wie links sind die Linken denn noch? Und wir haben nun unsere Diskussion, wie piratig sind die Piraten? Das ist mal das eine. Wir sind also in einer Selbstfindungsphase und bekommen eigentlich den Pluralismus der Gesellschaft voll zu spüren. Wenn man sich den Zweck von Parteien anschaut, so liegt er ja darin, dass Parteien Meinungen bündeln und diese Meinungen dann politisch umzusetzen versuchen. Und das Problem ist halt, dass eine stark wachsende junge Partei natürlich von diesem vorherrschenden Pluralismus ja sehr stark betroffen wird. Das heißt, was ursprünglich Kernthemen waren, die bleiben ja nicht auch Kernthemen, aber sie werden permanent erweitert. Und natürlich gibt es dann zwischen diesen einzelnen Themengebieten durchaus auch Konkurrenzen. Und so, dass jedes Gebiet so ein bisschen, ich möchte mal sagen, ja, vorsichtig rüberlinst, ob es da nicht Konkurrenzen gibt, die, sage ich mal, das eigene Arbeitsgebiet vielleicht irgendwie unterminieren können. Und ich glaube, wir müssten wieder zurück zu dem Ziel was kommen, was Parteien eigentlich haben, nämlich den Bürger mitzunehmen, dem Bürger eine Plattform zu bieten, seine Meinung darzustellen und darzulegen und diese dann irgendwo zu kommunizieren zu versuchen. Und natürlich gibt es hier aufgrund der vielfältigen Meinungen durchaus Gegensätze, weil wir das gesamte Spektrum abbilden mittlerweile von extrem links bis extrem rechts. Ich glaube, das kann ich so sagen. Und dass es hier Spannungen gibt, ist nicht verwunderlich. Aber das hat eigentlich nichts mit Neupiraten und Altpiraten zu tun, sondern es ist ein ganz normaler Vorgang einer wandelnden Gesellschaft oder einer wandelnden Gruppe. Damit möchte ich es erstmal lassen. Darf ich mal fragen, hast du gerade gesagt, wir decken das gesamte politische Spektrum von extrem links bis extrem rechts ab? Wollte ich auch gerade fragen. Ja, hat er gesagt. Ja, das habe ich gesagt. Ob ihr das wollt oder nicht, ja, und ob wir das wollen oder nicht, Tatsache ist, dass am Anfang hat jemand irgendetwas vom Wutbürger gesagt. Natürlich kommen aus allen möglichen Richtungen, politischen Richtungen, kommen Leute zu uns, ja, um sich hier zu artikulieren, zu versuchen. Und insofern decken wir ein ziemlich komplettes Spektrum ab. Das wird als ein Problem empfunden. Es ist ja auch ein Problem. Und wir sind doch nicht das Auffangbecken für alle Unzufriedenen der Welt. Hallo. Jan, sag du was, ich reg mich sonst auf. Es ist aber so. Und Jan, die Spannungen. Nein, ich verstehe, was du sagst. Ich sehe es zum Teil auch so, dass es jetzt Fakt ist. Aber dagegen muss man sich wehren, weil sonst geht die Partei unter als bunter Gemischthaufen ohne jedes Profil, weil sie die Idioten der Welt und quasi alle Unzufriedenen der Welt anzieht und sagt, also kommt zu uns und seid bei uns unzufrieden. Sehe ich überhaupt nicht so. Nicht die Menge der Leute macht es, sondern es macht die Qualität. Also wir decken durchaus ein extrem rechtes Spektrum ab, indem wir das extrem rechte Spektrum ablehnen, was wir schon in mehreren Beschlüssen auch so getan haben. Ja, wir decken ein sehr breites politisches Spektrum ab. Ich möchte aber nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie von extrem links bis konservativ sind. Ich möchte den rechten Rand nicht abdecken. Das geht gegen meine Überzeugung. Da werde ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Aber wir decken ein sehr breites politisches Spektrum ab, das ist ganz klar. Aber ich finde das jetzt auch nicht so definitionsfähig, dass wir sagen, okay, wir stehen politisch da und da. Das geht einfach nicht. Und es gibt aber trotzdem Meinungen, die können in der Piratenpartei nicht Konsens sein. Und das ist zum Beispiel extrem rechte Meinungen. Die können nicht Konsens sein in der Piratenpartei. Und wenn das irgendwie so ist und ich das übersehe, dann sagt mir das bitte, weil dann ist das nicht mehr meine Partei. Das geht mir überhaupt nicht. Ich habe ja jetzt auch mal was sagen. Ja, jetzt darf Corbinian und ich glaube, ich habe schon verstanden, was Harry meint, also dass die Leute dazukommen und darum ist es umso wichtiger, dass man sagt, das ist ein No-Go und ihr habt bei uns nichts zu suchen. Aber jetzt ist Corbinian dran. Also ich finde es jetzt ganz interessant, wie sich die Diskussion gerade entwickelt. Also ich glaube, Harry hat es gerade gesagt, also das ist nämlich gerade der springende Punkt. Bisher waren die Piraten eine kleine Partei, die einen bestimmten Interessensgebiet vertreten hat, also eine Klientelpartei von Nerds und so weiter, die halt für Internetfreiheit standen und so weiter. Jetzt entwickeln sie sich langsam zu einer Volkspartei und das sind die Probleme. Man muss sich halt entscheiden, ob man das sein will. Und jetzt wird hier wieder links da irgendwie Zeug reingeschrieben. Genau, das ist das Problem und ich bin mir nicht sicher, was ihr davon haltet. Also es wird immer kolportiert, es wird immer gesagt, die Piraten sollen eine Mitmachpartei sein, die wollen offen für alle sein, also das bedeutet für mich Volkspartei, also jeder ist willkommen erstmal. Natürlich gibt es bestimmte Grundsätze, die wir alle vertreten und so und an die man auch nicht rütteln kann, aber grundsätzlich ist ja jeder eingeladen, auch konträre Meinungen einzubringen. Also das ist ja eine Mitmachpartei, also ich zum Beispiel, ich bin jetzt seit 3 Jahren dabei und ich bin jetzt nicht wegen Datenschutzgründen eingetreten, sondern eher wegen File-Sharing, also wegen den ganzen Ur-Kernthemen aus Schweden und so weiter. Datenschutz war für mich eher so nervig und so. Aber ich habe jetzt auch nichts dagegen. Also, aber es kann ja nicht sein, dass nur Leute eintreten sollen, die perfekt alles mittragen, was ja schon beschlossen wurde. Also es geht auch darum, Dinge zu verändern und zu hinterfragen und so weiter. Wie gesagt, die Frage ist, will man Volkspartei sein oder will man eine Klientelpartei sein? Und da muss man sich entscheiden. Jan? Ich komme gerade über das andere noch nicht so ganz weg. Ja, wir sind eine Partei, die mittlerweile wir sind 7. größte Partei in Deutschland, das ist klar. Ja, wir decken auch mittlerweile ein breiteres Themenspektrum ab. Das finde ich auch durchaus sehr gut. Also, das finde ich wirklich sehr gut. Aber nein, wir sind kein Sammelsurium für alle Meinungen. Das können wir nicht sein. Wir müssen auch tatsächlich nicht alle Meinungen akzeptieren. Es gibt ja auch noch diesen Unterschied, wir sind eine Partei, das heißt, wir sind eine Organisation, ein Zusammenschluss, und wir sind nicht die Gesellschaft. Das macht nochmal einen ganz großen Unterschied. Wir können zwar auch Meinungsfreiheit proklamieren, müssen aber nicht jede Meinung bei uns zulassen, das ist ganz klar. Das ist dann auch keine irgendwie Bigotterie oder ähnliches, sondern es sind einfach, wir können Sachen für die Gesellschaft fordern, die wir selbst in unserer Partei nicht dulden. Das ist aber wieder eine andere Diskussion. Wir entwickeln uns ja weiter, aber wir können uns nicht gegen unsere eigenen Überzeugungen, also gegen die Überzeugung der Mehrheit weiterentwickeln. Und Leute, die meinen, es gibt ja dann auch noch die Leute, die dann ankommen, sagen, ey, ich habe hier den Antrag, mit dem kommen wir in den Bundestag. Dann kommt er zufällig dran auf den Bundesparteitag, wird abgelehnt, dann, das habt ihr ja nur gemacht, weil. Und dann kommen irgendwelche Hanebüchen und Ausreden, warum wir den Antrag nicht angenommen haben. Im Grunde liegt es daran, dass er halt einfach nicht der Meinung der Mehrheit entspricht. Und ich glaube, die Meinung der Mehrheit, damit haben einige ein ganz großes Problem. Ja, aber die Frage ist doch, wo genau liegen die Grenzen? Also was geht nicht mehr? Also die AG-Waffenrecht zum Beispiel, würde ich sagen, die gehört auf jeden Fall rein. Auf jeden Fall, ich teile überhaupt nicht ihre Meinung und ihre Ansichten, aber die können natürlich vollkommen rein in eine Partei, um ihre Ansichten da zu präsentieren und versuchen durchzusetzen, auch wenn ich ihre Ansichten überhaupt nicht teile. Die sind auf jeden Fall dabei, aber Holocaust-Leugner sind definitiv nicht dabei. Und wo wird sie denn die Grenzen ziehen? Also ich würde tatsächlich, also die AG-Waffenrecht sehe ich schon relativ an der Grenze, allerdings noch an der Grenze zu drin. Und so wie ich das mitbekommen habe, die Kritik an der, um jetzt nochmal ganz kurz die AG-Waffenrecht zu thematisieren, die Kritik an der AG-Waffenrecht war tatsächlich nicht unbedingt die politischen Forderungen, die sie haben oder die sie erarbeiten, sondern die Kritik an der AG-Waffenrecht, dass bekannte Waffenlobbyisten da drin sind und der Eindruck halt von außen entstand, dass diese Waffenlobbyisten die Partei dazu benutzen. Ich weiß sie nicht aus dem Kopf, ich müsste sie jetzt alle raussuchen. Kann ich gerne machen, wenn du mir eine halbe Stunde Zeit gibst. Ich müsste jetzt jeden Namen wieder recherchieren. Ich habe hier keine Liste, wo steht, der ist böse. Alternativ frag einfach auf Twitter. Und das war aber die Kritik, die an der AG Waffenrecht geübt wurde und nicht unbedingt die Position, die sie einnehmen. Ja, das sehe ich auch so. Also die AG Waffenrecht finde ich da in dem Zusammenhang, ja, ich stehe dem kritisch gegenüber aus anderen Gründen, aber wir wollen da jetzt auch nicht zu sehr auf die uns kaprizieren, weil die halte ich jetzt nicht für das große Problem. Das Problem ist viel allgemeiner und es tritt in fast allen AGs auf und auch in Landeslisten. Also das, wenn sich das auf eine AG beschränken würde, wäre das ja prima. Aber so ist es eben nicht, sondern die treten überall auch auf ganz normalen Arbeitslisten und Landeslisten und blockieren damit wirklich sehr viel Arbeitskraft. Rainer P. aus, bin Zuhörer wie Corbinian. Rainer P., du müsstest dann wieder runterkommen. Ja, Rainer P. Ja, jetzt bin ich da, ne? Okay. Ja. Ja, also ich bin auch einer, der nach Berlin eingetreten ist, der sich aber schon vorher ein bisschen länger mit beschäftigt hat. Ich habe auch das Programm nicht nur einmal gelesen, weil man das ja ständig lesen muss, da sich ja immer so viel verändert nach jedem Parteitag. Und wenn man programmatisch arbeiten will, das auch nötig hat. Aber darum geht's weniger. Ich verstehe die Diskussion, so wie sie jetzt läuft. Ja, verstehe ich. Habe sie vorher, wo es nur um diesen Begriff Neupiraten ging, nicht verstanden, weil für mich die Partei selber noch relativ jung ist. Und wer ist denn länger als 6, 7 Jahre dabei? Ne? Also deswegen ist diese Frage, 7 Jahre geht schon gar nicht. Meine ich ja, deswegen, das war auch ironisch gemeint eben. Ne? Es gibt einige Landesverbände, so wie aus dem ich komme, mit da haben mittlerweile die Neupiraten die Überzahl. Ne? Also wenn die nun überall so störend wären, dann würde der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern total am Boden liegen. Ich denke, dass eher diese Diskussion ist, wie bringt sich der Einzelne ein, der zu den Piraten stößt. Und glaube, so geht die Diskussion ja mittlerweile auch dorthin. Und ich finde, dass neue Piraten auch sehr wichtig sein können. Mecklenburg hat das eindeutig bewiesen. Schwerin gibt es, seitdem es neue Leute gibt, sind dort nur neue Piraten in Schwerin. Auf Usedom, das sind nur neue Piraten. Stralsund, Rügen sind nur neue Piraten. Bad Doberan sind fast nur neue Piraten. Also es hat sich schon dadurch auch die breite Aufstellung verändert. Erstmal von da. Personell und auch thematisch hat sich das verändert, aber dort gebe ich wieder Piet vollkommen recht, man darf nicht, wie auch Diskussion hier lief, man darf nicht versuchen jetzt jedem und allen das Recht zu machen. Also ich sehe schon das Parteiprogramm und das Statut, sagen wir mal so, als Handlungsschnur und auch, sagen wir mal so, diese Grundidee, woher die Piraten kommen, als Grundidee und trete auch dort vehement gegen auf, wenn da versuchen Leute dort irgendwie ihr eigenes Süppchen zu kochen. Wir hatten das in Schwerin eine Zeit lang gehabt, haben Leute versucht, uns in ihre Ecke der Grünen zu bringen. Der sagt, wir waren bei den Grünen und ihr müsst das so machen wie die Grünen. Was ich da mal gesagt habe, dann sollen sie doch die grüne Partei nochmal gründen, wenn sie das alles nochmal neu haben wollen, aber uns das nicht so aufdoktroyieren oder sie machen bei uns mit und dann können sie ihre Ideen versuchen, Mehrheiten zu finden und sich dort einzubringen. Und das sind dann nochmal so Prozesse, die muss man einfach aushalten, die muss man durchmachen und also bei uns hat sich gezeigt, dass von den 7, 8 Leuten, die da mal so kamen und so ihre eigenen Sachen dort durchstehen wollten, ist zum Schluss 2 geblieben, weil sie gemerkt haben, okay, wenn sie sich einbringen, dann finden sie vielleicht auch Mehrheiten, aber wenn man versucht, dort mit Druck zu arbeiten, kommt man nicht. Und man sollte dort auch, sagen wir mal, so auf die Schlauheit der Masse und auf das Wissen der Masse mehr setzen, dass sich die Leute nicht durchsetzen werden. Klar ist das zum Anfang alles krampf und schwierig, weil man bei jedem Stammtisch von vorne anfängt, allen Leuten alles zu erklären. Aber ich finde, dass das muss man irgendwann aushalten oder man wird dann so wie andere eben sind, dass man sagt, man muss sich erst durch die Parteienhierarchien durcharbeiten. Ich wollte noch eins sagen, was vorhin mir so aufgefallen ist, dass sie sagt, oder bei uns sind alle nur älter als 2009 gewählt worden. Das kann Qualitätsbegriff sein, muss aber nicht. Also ich würde nie jemand vom Alter Parteiabhängigkeit abhängig machen, sondern immer von dem, wie aktiv er ist. Ja, wobei natürlich, man muss auch sagen, man weiß ja nicht, wie lange, also wenn jemand seit 3 Monaten aktiv ist, dann habe ich recht wenig Überblick, ob das sich hält oder ob das jetzt die anfängliche Begeisterung ist. Das ist das einzige Argument, wo man sagen kann, ich weiß es einfach nicht, ich kann den noch gar nicht gut genug kennen. Möchte Jan noch was dazu sagen? Ja, gib mir gerade noch eine Minute. Okay, Stefan D. Ja, ich habe ja da gerade links im Dingens, das Problem ist einfach das Bewertungssystem, ja, also wie man diese Leute wahrnimmt, ja. Ich habe ja eben auch mal richtig dazwischen gestört, das habe ich mal mit Absicht gemacht, da wurde ich auch direkt negativ aufgenommen, weil ich nicht der Meinung bin, die halt da vertreten wird, ne, und dann will ich natürlich als Störer auch direkt dazu wiesen, ja, du bist ausgewiesen, ne? Das habe ich eben mal provokativ absichtlich gemacht, um das Problem einfach mal auch mal kurz mal da zu spiegeln. Du bist nicht negativ aufgefallen, weil du eine andere Meinung hattest. Du bist negativ aufgefallen, weil du auch nach dreifacher Aufforderung oder nach mehrfacher Aufforderung immer noch am Thema vorbeigesprochen hast und der Meinung warst, du sprichst vom Thema, obwohl du über was ganz anderes gesprochen hast. Richtig, genau. Und zudem ist es extrem unhöflich, wenn du jemanden fragst, wie das musst Jan. Du mir nicht erklären. Jan fragst, wer er eigentlich ist, und dann antwortet ihr nochmal, und dann bist du aber schon weg aus dem Raum. Also, das ist No-Go, das ist einfach Höflichkeit, das lernt man eigentlich zu Hause. Okay, da muss ich sagen, okay, ich war auch ein bisschen selber schuld, ich habe da einen flapsigen Spruch am Anfang, der auch nicht so gemeint war, gesprochen. Also, das halte ich mir auch nicht vor, da waren wir beide dran schuld. Ja, nee, darum geht's auch nicht. Das ist mir auch egal. Also ich kann eine ganze Menge ab. Ich war jahrelang beim Bund. Also Gruppendynamik und sowas, ne, ist da ganz groß geschrieben. Aber ihr müsst das doch mal so sehen, ja. Na klar, ich vertrete meine Meinung und ich lasse mir auch nicht reinreden. Genauso wie andere Leute auch die Meinung vertreten. Gerade in diesem Fall habe ich das auch mal einfach so gemacht, penetrant. Ne? Weil das gleiche Problem ist mit diesen Störern. Ja, die haben halt eine Meinung, die haben eine Sichtweise von Dingen, ja, die ja vielleicht nicht wahrheitsgetreu ist, ja, die vielleicht nicht auf Gegebenheiten aufbaut, ja, die ihr vielleicht so bewertet, dass sie für euch falsch ist und dass ihr die nicht vertreten könnt. Ja, und da liegt ein Konflikt. Ne? Diese Leute verstehen euch vielleicht genauso wenig von eurer Sichtweise aus, weil du musst immer so sehen, ja, der Mensch bewertet nach seinem Wissen, nach seinem Intelligenzquotienten, ja, vielleicht nach seiner sozialen Herkunft, ja, danach bewertet er andere Menschen oder die Dinge, ne, und da muss man einfach, ja, differenzieren, dass nicht jeder da wirklich einfach gleich ist, ja, und dass es da einfach wirklich einfach zu Störungen kommt. Das ist so. So, mal ganz kurze Frage. Wer wollte vorhin Namen wissen, wo ich gesagt habe, wo die Kritikpunkte bei der AG Waffenrecht liegen? Ich wollte wissen, wer konkret Lobbyismus betreibt. Alles klar, fangen wir an. Ich habe es nämlich ganz kurz wieder rausgesucht. Fangen wir an. Eine Geschäftsführerin im Jagd- und Sportwaffenhandel. Auf deren, was man durch Google herausfindet, auf deren Wiki-Seite dann aber links komischerweise nichts davon steht, dass sie einen Sportwaffenhandel betreibt. Dann haben wir noch ein Mitglied im BHDS, im FSD und im DSB, für die das nicht wissen. Das ist Bund Historischer Deutscher Schützenbruderschaften sowie die Freien Schützen in Deutschland und der Deutsche Schützenbund, die sich alle beide im Pro Legal, das ist die Interessensgemeinschaft für Waffenbesitz e.V., engagieren. Und ja, lustigerweise direkt, lass mich fertig reden, ich rede jetzt aus. Und die lustigerweise beide kurz nach dem Eintritt dann auf einmal in der AG Waffenrecht waren. Das sind Lobbyisten, Eintritt gleich in Waffenrecht, alles klar. Da muss mir schon jemand wirklich sehr gut belegen, dass sie nicht eigene Interessen oder Interessen ihrer Lobbygruppen verfolgen, indem sie das machen. Kathy hat, also ist die Benutzerin zum Beispiel mit dem Waffenladen, ist Kathy. Sie hat sich gerade vorgestellt. Hast du ihr nicht zugehört? Ich bin Mitglied im BDMP, im Bund der Deutschen Militär- und Polizeischützen, und ich bin Sportschütze. Ich bin seit 2009 bei der Piratenpartei, war zweimal Direktkandidat, und du willst mir jetzt Lobbyismus vorwerfen? Warst du einer von den beiden, die ich vorgelesen habe? Nein. Nein. Merkst du was? Nein, ich finde aber immer diese Lobbyismusvorwürfe total zum Kotzen, weißt du? Das macht eine AG auch kaputt. Und das kannst du, beziehe ich jetzt gar nicht auf die AG Waffenrecht, sondern das kannst du auf jede andere AG, kannst du das beziehen. Ne? Das kannst du auf alles beziehen. Okay, du bist im, welchen Bund warst du, oder welchem Verein warst du jetzt? BDMP, das ist ein Sportschützenverband. Das ist der Deutsche Bund für Militär- und Polizeischützen. Ja, das ist ja okay. Das ist tatsächlich, das würde ich jetzt nicht immer unbedingt primär als Lobbygruppe, ich weiß, das müsste ich mich jetzt kurz mit befassen, aber wenn ich Mitglied in der Interessensgruppe für Waffenrecht bin, wie die gerade heißt, ich habe den Tab gerade schon wieder zugemacht, das ist eine eingetragene Lobbyvereinigung, Entschuldigung, ja, bitte. Und ganz ehrlich, wenn ich mir mal eure Seite oder eure Leute so angucke, wenn ich dann Leute finde, die irgendwie auf ihrer Wiki-Seite verheimlichen, dass sie selber einen Sportwaffenladen haben oder dass sie selber vom Waffen profitieren und damit ihr Geld verdienen, ja, und ich das dann erst über Interessensseiten herausfinde, nee, tut mir leid. Wenn dann sollte man wenigstens, wenn man in solchen Lobbyvereinigungen sind, dann sollte man wenigstens auch auf der Wiki-Seite, unserer Wiki-Seite dazu stehen und sollte das dann auch schreiben. Wir machen uns hier ständig einen auf, oh, wir treffen uns mit Lobbyisten, der trifft sich mit Lobbyisten, Treffen mit Lobbyisten müssen öffentlich bekannt gegeben werden, dann müssen die Gespräche, die mit denen geführt werden, bekannt gegeben werden, oder wenigstens um welches Thema es geht. Das halten wir jedem Mandatsträger vor. Aber wenn ein Lobbyist in der AG arbeitet, ist das okay. Nein, danke. Ja, aber du musst auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ne? Du vermischst die Begriffe Waffenlobbyismus mit privatem Waffenbesitz und mit diesen wirklichen Waffenlobbyisten, die halt irgendwie, keine Ahnung, G36 in Drittländer exportieren. Ne? Klar, du hast hier einen Markt für Legalwaffen, aber der ist im Vergleich zu, sag ich mal, diesem ganzen Kriegswaffengeschäft, das ist doch ist doch Pillepalle, ja? Und da irgendwie dann Lobbyismus zu unterstellen, nur weil jemand irgendwie einen Waffenladen hat oder so, es ist an der Thematik vorbei. Und wenn du dich näher mit dieser Thematik mal beschäftigen würdest, was wirklich in diesem Markt für Bewegungen sind, dann würdest du auch feststellen, dass Cathy das nicht macht, weil sie einen Waffenladen hat, sondern weil sie einen faktischen Ansatz hat an die ganze Geschichte. Das ist eigentlich auch der nächste Wortbeitrag, den ich bringen wollte, nämlich, dass das Konsens, dass wir Zulauf von überall haben, ja, aber der Konsens, den wir bilden sollten, sollte eigentlich immer auf Fakten basieren. Und das fehlt mir im Moment total. Fakten. Gut, dann komme ich dir ganz kurz mit Fakten auf dein Argument gerade. Gebe ich dir ganz recht, wenn sie jetzt nur Waffenbesitzerin wäre oder ich kenne auch Piraten, die sind tatsächlich Jäger, kein Thema. Aber wenn ich in einer Organisation bin, ja, die erstmal eine Lobbyorganisation ist, wie ProLegal, und die als ihre Ziele definiert haben, die gesetzliche Neuordnung des bestehenden, überregulierten und für den Bürger unverständlichen Waffengesetzes, dann fühle ich mich als Pirat so, dass meine Partei oder unsere Partei dafür benutzt werden soll, diese Ziele zu erreichen. Und dann frage ich mich ganz ehrlich, dann fällt es mir tatsächlich schwer zu glauben, oder es ist eine persönliche Überzeugung, gut, es wird auch eine persönliche Überzeugung sein, sonst wären sie nicht in der Lobbyorganisation, aber dann frage ich mich doch, wer spricht da, der Pirat oder die Lobbyorganisation, wenn nämlich genau das, was in der ProLegal, in der Lobbyorganisation gefordert wird, dann ja auf einmal kurz nach hier direkt in der Partei aufgemacht werden soll. Und genau das war der Kritikpunkt an der AG Waffenrecht. Ja, aber du machst so das doch jetzt an einer... Bitte, ganz kurz. Lass erstmal die Katie antworten, weil sie wurde da angesprochen. Bitte. Es wurde mir vorgeworfen, ich hätte mich nicht geäußert. Ich habe vorhin den Link rausgeschickt seit Februar, bevor ich überhaupt in ProLegal gewählt wurde, habe ich meine Situation als Waffenhändlerin reingetragen. So, wir sind ein selbstständiger Kleinunternehmer mit 6 Angestellten, inklusive mir und meinem Bruder. Ich möchte gerne wissen, was das an Lobbyismus zu tun hat. Ich gehe weder im Bundesministerium für Inneren ein und aus, noch habe ich überhaupt Geld, irgendjemand was zu geben. Es sind einfach Vorwürfe, weil das Wort Waffen drin vortrifft. Du bist keine Lobbyistin, verstehe ich das richtig? Ich bin Lobbyistin, wenn du meinst, dass ich mich für das Thema engagiere. Aber wenn ich mir angucke, was Wolfgang Cerulla, der seit 20 Jahren probiert, im Tierrecht über die Linke, über die WASG und die SPD seine Themen durchzubringen, dann ist er genauso ein Lobbyist. Und ich meine, ihr habt in allen AGs irgendwelche Lobbyisten, nämlich Leute, die sich interessieren. Das hat mit Indekt und Urheberrecht und sonst irgendwas zu tun. Ich gebe aber kein Geld und ProLegal hat 5000 Mitglieder. Was ist daran... Verdienst du dein, also ist jetzt, na, Kira, lass mich mal. Schießt du oder verdienst du eigentlich in erster Linie dein Geld damit? Das ist eigentlich die Frage. Ich verdiene mein Geld damit und schieße überhaupt nicht. Ganz kurz, Kira, eine Frage. Also jetzt mal, okay, die unabhängig von meiner Meinung, also du hast jetzt gerade gesagt, wenn meine Meinung wäre, dann ja. Unabhängig von meiner Meinung, bist du eine Lobbyistin? Kommt drauf an, wie du es beziehst. Ja und nein. Unabhängig von meiner Meinung, siehst du dich selbst als Lobbyistin? Ja. Ja. Ja, sorry, was sind das für bescheuerte Fragen? Also, bist du ein Datenschutzlobbyist, ja oder nein? Also, es geht mir jetzt gerade direkt um die Waffenlobby. Dumme Frage, Püt. Also, das ist einfach total dämlich, was du hier gerade betreibst. Also, nein, es ist eine. Es ist mehr stellen sollte, die alle sind Lobbyisten für unsere Ideen. Die Frage nein, es gibt da schon natürlich Unterschiede. Nein, der Unterschied ist der, wo ich ihn machen würde, ist der, ob sie bezahlt ist. Ob sie eine bezahlte Lobbyistin ist von einem Verein, der sich dafür einsetzt, Lobbyismus zu betreiben. Wenn sie bezahlt wird, dann möchte ich es komplett ablehnen. Wenn sie ihre persönlichen Interessen vertritt, weil ihr das halt wichtig ist, dann ist sie auch Lobbyistin. Aber ein ganz anderes Thema. Dann ist sie ganz genauso wie wir auch, wir alle. Das Geschäft könnte sie zumachen, wenn der Verkauf von Sportwaffen in Deutschland nicht mehr möglich wäre, dann wäre das Geschäft zu. Also insofern ist das schon ein sehr persönliches finanzielles Interesse, dass es nicht passiert. Dass du jetzt aber auch gerade unterstellst, Führer. Liebe Kira, wenn wenn Firmen, die richtig viel Geld verdienen, weil sie Exklusivimporteure sind, weil sie Filialketten haben, sich dafür überhaupt nicht einsetzen, sondern eigentlich nur in Brüssel oder was weiß ich arbeiten. Und ich wähle den Weg, den jeder normaler Bürger wählt, weil ich nämlich Zwangsmitglied in der IHK und in der Handwerkskammer bin, weil mein Verband nichts macht, dann finde ich es einfach frech, Lobbyismus in der Art vorzuwerfen. Ich bekomme keine finanzielle Unterstützung und ja, ich engagiere mich für ein liberales. Liberal heißt nicht ohne Kontrolle, sondern ein rechtsgemäßes, nach Sachkunden orientierte Waffenkontrolle in diesem Staat. Danke. Redeliste wäre auch mal wieder gut. Wir haben eine Rednerliste. Ich wollte jetzt noch wissen, ob Jan was sagt und ansonsten geht es mit Stahlrabe weiter, weil wir waren jetzt lang genug bei der Waffenlobby. Da sind wir jetzt, glaube ich, erstmal durch bei der AG Waffenrecht. AG Waffenrecht. Und jetzt ist Stahlrabe da dran. Ja, ich wollte eigentlich nochmal auf den ganz, ganz zu Anfang zurück, wo wir festgestellt haben, wir machen uns gar nicht an den Begriff Neupiraten fest, sondern wir nennen sie Spinner. Wir haben jetzt 12 bis 24 Sichtweisen gehört, um das Ganze zu beleuchten und 2-3 Leute haben aus den verschiedenen Organisationseinheiten auch schon mal dargestellt, wie sie hin und wieder damit umgehen. Und ich möchte jetzt nicht trollen, aber ich würde jetzt doch gerne von denen, die eingeladen haben, nämlich von Kira und von Jan, mal hören, ob ihr denn überhaupt so einen Lösungsansatz habt. Wie wollt ihr denn damit umgehen? Habt ihr da irgendeine Idee? Jan, möchtest du? Also ich habe da durchaus Ideen. Ich würde sagen, jede Unter- und Untergliederung ist dafür zuständig, dass sie guckt, ob die neuen Mitglieder, ob die wirklich reinpassen. Weil wenn jemand gar nicht reinpasst und eigentlich völlig andere, zum Beispiel völlig rechte Ansichten hat, dann kann man mit Fug und Recht sagen, er passt nicht zu den Piraten. Und das sollte man ihm möglichst schon ganz früh klar machen, schon am Stammtisch, schon bei der ersten Begegnung. Das wäre jetzt mein Lösungsansatz. Jan hat vielleicht einen anderen. Also, wie gehe ich um mit Leuten, die tatsächlich, oder bei denen ich merke, dass ihre Meinung diametral gegen die Parteimeinung läuft? Bestes Beispiel war letztens auf der Niedersachsenliste, war einer wieder mein Lieblingsfreund aus Niedersachsen, aber einer meiner drei Lieblingsfreunde aus Niedersachsen, dem ich einfach klipp und klar geschrieben habe. Pass auf, wenn du das so siehst, würde ich mit dir empfehlen, Paragraph 4 Absatz 2 der Bundessatzung durchzulesen. Das ist der Absatz, der den Austritt regelt. Und wenn dich an den Beitragszahlungen störst und an deinen Beiträgen, die du nicht zurückbekommst, störst, dann bin ich gerne bereit, das aus eigener Tasche vorzulegen. Nein, ich sage jedem, der irgendeine Meinung vertritt, die mit der Parteimeinung in absolutem Widerspruch steht, wie zum Beispiel, wenn jetzt Corbinian, ich weiß nicht, wer mir die Frage gestellt hat, wenn Kira sich jetzt hinstellen würde und meint, sagen würde, alle Ausländer sind Schmarotzer und müssten aus Deutschland ausgewiesen werden, dann würde ich Kira klipp und klar sagen, ey, du bist hier nicht willkommen, deine Meinung wird niemals Parteimeinung sein und wenn du das erreichen willst, was du erreichen willst, dann mach das bitte bei einer anderen Partei, die leider noch existieren. Ja, man kann eigentlich nicht mehr machen, als den Leuten zu sagen, dass sie nicht willkommen sind. Und ja, das ist leider das, wir haben, also leider ist das, leider stimmt nicht ganz. Parteien genießen ja einen gewissen Schutz, auch des Grundgesetzes. Und eine Parteimitgliedschaft ist mehr wert als eine Vereinsmitgliedschaft. Das ist auf der einen Seite sehr gut. Das ist da tatsächlich ein sehr, sehr gutes, ein sehr hohes Gut und sehr schützenswertes Gut. Und ich bin auch nicht dafür bereit, wegen ein paar spinnerter Leute das gut aufzugeben. Wenn es ganz krass wird, dann ganz einfach ein paar einfach dagegen klagen. Das stimmt doch nicht. Also das Problem ist doch... Sekunde, weil du bist gleich dran, aber zuerst ist Harry dran und wir müssen irgendwie wieder Wortmeldung, sonst sind die alle sauer, vor allem die, die nicht so ins Wort fallen wie du. Also erstmal Harry. Okay. Es hat eben jemand gesagt, ich möchte mich auf zwei Punkte beziehen. Einer hat gesagt, wir sind nicht die Gesellschaft. Der zweite hat gesagt, wir müssen Prozesse eben aushalten, solche Prozesse, wie jetzt zurzeit stattfinden. Zum ersten Punkt, wir sind nicht die Gesellschaft. Das stimmt, dass Parteien nicht die Gesellschaft sind. Allerdings operieren Parteien grundsätzlich an einer Nahtstelle zwischen der Gesellschaft und dem Staat. Parteien besetzen zum Beispiel staatliche Ämter, sie formulieren die Politik, die betrieben werden soll, und sie sind somit auch ein Bindeglied zwischen dem Bürger und den Staatsorganen. was wollte ich jetzt sagen? Parteien wurden eigentlich immer gegründet aufgrund von Konflikten. Ja, Kapital gegen Arbeiter, Protestantismus gegen Katholizismus, Stadt gegen Land oder bei uns eben gegen den, wir waren eben für den Schutz des Internets zum Beispiel und wollten uns gegen Bevormundung im Netz eben wehren. Wir sind also, entstanden, weil irgendein Konflikt dargelegen ist. Und wir sind eine Interessensgruppe, um solche Konflikte eben zu beheben, zu versuchen. Und das Problem, was jetzt ist, dass doch sehr viele neue Parteimitglieder dazugekommen sind und nun eben das, was eben gesagt worden ist, dass wir Kante zeigen müssen, dass das eben nicht mehr so der Fall ist. Das heißt, unsere Kante verwischt. Das heißt, es geht nicht nur ums Internet, es geht nicht nur ums Urheberrecht, sondern es geht um viele Bereiche in der Partei. Sehe ich genauso. Deswegen finde ich auch Bochum so wichtig, dass wir da ein vernünftiges Programm, also dass Erweiterungen vernünftig sind und dass die wirklich mit unseren Kernthemen zu tun haben und nicht so ein kleines Thema hier, ein kleines Thema da und dass es so ein Sammelsurium ist. Und da hoffe ich sehr, dass wir auch immer diese ganzen Anträge bearbeitet, dass da einigermaßen Vernunft herrscht bei dem, was da jeweils bei der Reihenfolge, beziehungsweise wenn das abgestimmt wird, dass dann auch die Piraten da einigermaßen vernünftig abstimmen. Ja, und genau das ist das Problem, was wir momentan eben haben, weil unser Programm, was wir haben, relativ eng begrenzt ist. Jetzt kommen natürlich zigtausende von Leuten hierher, um ihr Dingen zu versuchen, hier einzubringen, weil sie meinen, wir könnten das zu leisten versuchen. Piraten sind sicherlich die Zukunft, zumindest die Art und Weise, wie versucht wird, Politik zu machen, und versuchen also, ihr Ding einzubringen. Und ich fand es ganz schön, dass eben gesagt worden ist, wir müssen solche Prozesse aushalten. Denn die Leute, die, sage ich mal, hier nicht willkommen sind, die werden mit der Zeit von selber wieder gehen. Und ich kann eigentlich nur empfehlen, solche Leute zu ignorieren, die vehement gegen freiheitlich-demokratische Grundsätze verstoßen. Dabei ist es mir, ehrlich gesagt, vollkommen scheißegal, ob der jetzt stark links oder stark rechts ist. Das interessiert mich nicht. Wenn jemand mir meine Freiheit nehmen möchte, dann interessiert mich seine politische Richtung nicht. Und solche Leute möchte ich auch nicht in der Partei haben. Aber das Beste ist, man kann sie locker rausekeln oder man ignoriert sie eben einfach, so dass sie von selber gehen. Ja, gut, okay. Jan? Statement kann ich teilweise zum großen Teil unterschreiben. Sehe ich auch so. Wir müssen mal ein bisschen weitermachen. Es kam ja irgendwie schon Beklagen, dass unsere Redebeiträge zu lang sind. Ja, das ist halt manchmal so. Corbinian. Ich wusste gar nicht, dass ich dran bin. Okay, jetzt muss ich was sagen. Dem stimme ich jetzt durchaus zu. Du musst nichts sagen. Hatte ich jemand anderes eingetragen? Okay, dann ist der Stefan D. dran. Ja, ich habe vergessen, warum ich mich eben eingetragen habe. Das hat viel zu lange gedauert. Okay, Fredo. Ja, ich habe es nicht vergessen, warum ich mich eingetragen habe. Wir sind ja beim Thema böse Neugierdatenspinner und hatten eben mal gestreift in dem Zusammenhang das Thema Lobbyisten. Also zumindest ist es mir nicht bekannt, dass jemand, der Lobbyist ist, nicht auch Pirat sein könnte. Ich möchte versuchen, das ein bisschen zu differenzieren. Nicht, weil ich selbst irgendwo ein Lobbyist bin, wüsste ich zumindest nicht, aber ich finde es schon, es geht ein bisschen Richtung Hexenjagd. Wir haben zum Beispiel bei der Energiepolitik, jetzt zum Energiecamp ganz ausdrücklich, als externe Referenten in dem Fall, aber wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn sie Piraten wären, Lobbyisten eingeladen. Da ist zum Beispiel jemand von Solarenergie e.V., die sagen, Solarenergie ist jetzt einzig wahre. Dann haben wir bewusst dazu dann eben noch natürlich die anderen eingeladen, Windkraft und so weiter. Wir wollen ja Experten haben. Ich kann ja nicht sagen, auf der einen Seite, ich will Experten haben, der darf sich aber noch nie in seinem Leben irgendwo in einem Verband engagiert haben. Wenn es der Fall ist, dass jemand ganz ausdrücklich, übrigens, das ist eine der ganz wenigen Unvereinbarkeiten, die ich sehe zum Thema Scientology, weil ich da unterstelle, da werden Leute tatsächlich strategisch, taktisch, wie auch immer, reingeschickt. Wenn ich also jemanden habe, der sich Vollzeit da um das Thema kümmern kann, der eine ganze Maschinerie dahinter hat und dort ein ganz spezielles Interesse eines einer größeren Gruppe verfolgt, die ja dann in der Regel auch nicht beraten sind, ist es zwar kein Grund, jemanden aus der Partei rauszuwerfen, es muss nur eben sehr transparent gemacht werden, weil es natürlich dann derjenige viel stärker seine Meinung durchbringen kann, als jemand anders, der das so ein bisschen in seiner Freizeit macht, weil ihn das Thema engagiert und vielleicht eine andere Position vertritt. Das trifft aber ein Stück weit auch auf die Leute zu, die einfach mehr Zeit haben als andere. Aber hier geht es um einen strategischen Ansatz. Die einzige Sache, die ich sehe, ich würde niemanden verteufeln und schon gar niemand, der sagt, das ist, ich habe einen kleinen Laden und ich setze mich für eine politische Veränderung oder für eine politische Liberalisierung ein oder gegen eine Veränderung oder wie auch immer, weil ich morgen sonst meinen Laden zu machen kann. Das halte ich absolut für legitim. Aber man muss eben gucken, wo wird jemand strategisch geschickt von einer Gruppe außerhalb, auch dort mit Mitteln ausgestattet. Und dann muss man es transparent machen. Und ich habe ein ganz großes Vertrauen, dass die Leute dann auch die Position desjenigen entsprechend einordnen werden. Aber das ist so mein Ding mal dazu. Darf ich jetzt doch noch was sagen, weil jetzt fällt mir wieder ein, was ich sagen wollte. Ja, genau, das Thema Lobbyismus. Also ich finde, das ist immer so ein Kampfwort bei den Piraten irgendwie. Jemand, der Lobbyist ist, der ist automatisch böse. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Wir sind alle Lobbyisten für irgendwas. Also der Püt ist Lobbyist für Datenschutz. Ich bin Lobbyist für, was weiß ich, File-Sharing, was auch immer. Wir sind alle Lobbyisten. Der Unterschied ist nur, ob wir das quasi aus Eigeninteresse machen, das ist dann okay, finde ich. Wenn man aus Eigeninteresse handelt, das ist auch ein Vorwurf, den ich überhaupt nicht verstehen kann. Dass wenn man aus Eigeninteresse in die Politik geht, verstehe ich überhaupt nicht. Das ist ja genau der Sinn von Politik, dass man ein Eigeninteresse vertritt und sich dann engagiert. Das ist ja genau richtig. Oder ob jemand von einer geldschweren Lobby bezahlt wird, um da PR-Arbeit zu leisten, um uns Lobbyismus zu betreiben. Das ist ein Problem. Das müssen wir komplett ablehnen. Und wenn wir an Lobbyismus denken, dann denken wir wahrscheinlich eher an die Leute, die aus den Filmen wie Thank You for Smoking oder so. Solche Leute sind natürlich abzulehnen. Die haben bei uns überhaupt nichts verloren, aber Leute, die im Eigeninteresse, aus Eigeninteresse Lobbyismus vor sich für Internetfreiheit oder gegen irgendwas machen, sind natürlich herzlich willkommen. Das ist ein großer Unterschied. Lobbyismus an sich ist erstmal gut. Muss halt unterscheiden, muss halt differenzieren, welcher Lobbyismus halt dann nicht mehr geht. Ganz kurz, also ich will das Thema dann auch damit, also von meiner Seite aus damit beenden. Ja, wir sind alle Lobbyisten für unsere Sache. Es ist ein Unterschied, es ist in meinen Augen bloß ein Unterschied, ob ich Mitglied einer Lobbyorganisation bin und dann in eine Partei reingehe und genau lustigerweise dieses Thema vertrete. Es mag beteuert werden, dass keine finanziellen Interessen dahinter stecken, aber da muss ich mal Faust zitieren. Ich höre wohl die Botschaft, allein der Glaube fehlt mir. Ich bin halt da sehr skeptisch an dem Moment, wirklich skeptisch. Okay, danke. Wolltest du sagen, dass du jetzt mit Lobbyismus durch bist oder dass du jetzt aufhören möchtest? Also ich bin mit Lobbyismus durch, allerdings würde ich jetzt auch sagen, maximal noch eine Viertelstunde, weil ich muss auch noch ein paar andere Sachen machen und ich fahre am Sonntag auf dem Campen, da muss ich noch einen Vortrag vorbereiten. Okay, weil nach 2 Stunden dreht es sich auch meistens im Kreis. Also das ist dann schon okay, weil dann kommt meist nichts mehr Großartiges Neues, sondern dann geht es in eine oder andere Richtung. Finio. Ja, ich würde ja eigentlich jetzt auch noch zum Lobbyismus loslegen, aber das lasse ich jetzt mal. Aber auf meinen Vorredner antworten, ich bin auch generell misstrauisch, wenn jemand in der Piratenpartei ist und noch in einer anderen Organisation. Aber da gibt es so viele, die das sind. Da müssten wir aber noch viel wachsamer werden, wenn das immer schlimm wäre. Ich möchte jetzt mal auf einen ganz anderen Gesichtspunkt bei Neupiraten kommen, der jetzt noch gar nicht angesprochen wurde, auch wenn wir jetzt nicht mehr viel Zeit haben, ist mir der persönlich sehr wichtig. Das sind nämlich Leute, die aus anderen Parteien kommen, für die die Piraten jetzt plötzlich interessant sind, weil jetzt kann man da vielleicht ein Mandat bekommen. Und das nehme ich denen noch nicht mal übel, dass jeder soll versuchen und kann kommen. Und auch wenn sie vorher in der SPD, FDP, bei den Grünen oder wo auch immer waren, das ist schon okay. Nur, dass sie dann häufig ankommen und sagen, ich mache schon seit 20 Jahren Politik, jetzt erzähle ich euch, ihr macht das alles falsch, jetzt erzähle ich euch mal, wie wir das richtig machen. Und es gibt genug Piraten, die lassen sich davon ins Boxhorn jagen. Taus ist das beste Argument dafür. Die haben da wirklich Respekt. Oh, der war Abgeordneter, der kann das alles. Und die übersehen völlig, dass die Piraten eigentlich gewählt werden dafür, dass sie wirklich was Neues versuchen anzufangen und natürlich auch Fehler machen, aber dass sie nicht sich beraten lassen sollen von irgendwelchen Leuten, die jetzt schon seit Jahren schon Wahlkampf für die SPD gemacht haben oder irgendwie sowas. Und dieser Aspekt ist mir heute jetzt gar nicht, also dass die Trollen nicht in dem Sinne, sondern die kommen so als Besserwisser an. Und die finde ich auch ganz extrem störend, weil die sagen, ihr habt jetzt also gut, das, was ihr bisher gemacht habt, ist ja ganz nett, aber jetzt komme ich und ich zeige euch, wie es richtig geht. Ja, aber Kira, meinst du jetzt die Funktionäre, die in anderen Parteien schon was erreicht haben? Also wie CB oder Dark House? Oder meinst du jetzt die einfach nur Mitglied waren irgendwo? Ich meine die auf diversen Mitgliederlisten dann immer sagen, ja, das habe ich schon seit Jahren gemacht und ihr macht das alles falsch, ihr macht den Wahlkampf falsch, ihr macht dies oder das falsch, ihr müsst alles neu machen, weil jetzt komme ich und ich weiß, wo es lang geht, weil ich lang genug in einer anderen Partei, vielleicht nur in einer Untergliederung, aber aktiv war. Und jetzt bin ich bei euch und ich sag euch jetzt, wo es lang geht. Ich finde, da finde ich viel lustiger, ich nenne sie die Two-Year-Hopper. So 2 Jahre in einer Partei, in die nächste, die schon alle Parteien durch haben, jetzt bei uns gelandet sind. Die finde ich dann teilweise noch am amüsantesten, weil die kommen dann immer an, ja, man hat mich ja damals schon bei den Grünen nicht verstanden. Beim nächsten Mal, ja, damals bei der FDP hat man mich auch nicht verstanden und bei der SPD auch nicht und bei der CDU hat man mich auch nicht verstanden. Und auch nicht bei den Freien Wählern und auch nicht bei der Partei Bibeltreuer Christen und der Partei für rosa Klopapier hat man mich auch nicht verstanden. Ich weiß gar nicht, an was das liegen könnte. Ja, das hat auch dich auch schon. Lauter Geisterfahrer. Lauter Geisterfahrer. Ja, was soll ich nur gegen 30.000 Geisterfahrer tun? Aber Kira, zum Beispiel ein Gegenbeispiel. Es gibt die Wortmeldungen. Robert, bitte, das wäre sehr nett, weil redet, sonst habe ich gleich eh wieder vergessen, was ich sagen wollte. Robert Thüringen, danach Stefan G. Ja, kann man mich verstehen? Ja. Der Name schon sagt, aus Thüringen, bin auch momentan dort im Vorstand. Irgendjemand hat vorhin zwar behauptet, habe ich das richtig verstanden, dass in Thüringen Leute gewählt werden, die seit 2009 in der Partei sind? Das war Franco, ja. Ja, das sind ja die Leute entscheiden, die Leute wählen. Also das ist ja keine Vorgabe. Unser momentaner Gensig ist, glaube ich, 2012 beigetreten. Eben. Aber egal, das steht auf einem anderen Plan. Ja, zu dem Punkt, was du gerade eben gesagt hast, das ist faszinierend, weil genau dasselbe Phänomen haben wir auch in Thüringen, vor allem in Kreisverbänden, die sich neu gründen. Und das hätte mich jetzt mal interessiert, ob das tatsächlich nur ein lokales Phänomen ist, aber wie du es beschrieben hast, ist das ja tatsächlich deutschlandweit so. Die sozusagen einen Punkt vertreten und jetzt eine Interessengruppe hinter sich suchen, die sie manipulieren können, dass sie halt sozusagen als Partei, in dem Fall bei uns als Kreisverband der Piratenpartei Thüringen auftreten, aber ist das dann wirklich so weit verbreitet? Also dazu möchte ich ganz kurz einen Schwank bei uns aus der Kontakttür, die ich, also alles, was an Kontakt der Hessen.de geht, das bearbeite ich unter anderem. Mittlerweile hat es wieder nachgelassen, zum Glück. Wir hatten tatsächlich E-Mails so nach dem Motto, ja, schönen guten Tag, ich hoffe, mein Aufnahmeantrag den ich gestern geschickt habe, ist bearbeitet. Übrigens, ich hätte gerne mal die Formalien, wie ich einen Ortsverband gründen kann. Oder, was auch ganz lustig ist, dass wir die Freien Wähler wollten tatsächlich drei verschiedene Orten für uns einen Ortsverband gründen. Die kriegen von mir natürlich alle dieselbe Nachricht, so nach dem Motto, mach mal langsam, also wenn es jetzt Neumitglieder sind, so nach dem Motto, mach mal langsam, guck dir erst mal an, red erst mal mit den Leuten, die da überhaupt wohnen. Teilweise scheitert es daran, dass sie alleine in dem Ort sind. Und ich finde es tatsächlich sehr bedenklich teilweise, dass wirklich Leute ankommen und sagen, also da bin ich dann sehr misstrauisch, dass Leute ankommen und sagen, ja, ich möchte gerne eintreten und möchte einen Ortsverband gründen. Oder das Beste war mal, ja, schönen guten Tag, ich habe jetzt einen Mitgliedsantrag gestellt, ich bin hier im Kreis XY und ich würde jetzt gerne einen Kreisverband gründen. Geben Sie mir doch mal bitte die Namen und die Anschriften der Mitglieder in dem Landkreis. Das hatten wir alles schon. Da seid ihr nicht allein in Thüringen. Wir haben auch genauso die Leute, die wirklich schreiben, neulich war ein ganz Kurioser dabei, der schrieb so sinngemäß, ja, er möchte sich gerne, er ist ja schon immer politisch und möchte sich gerne politisch engagieren, allerdings nicht nur rein programmatisch, sondern da, wo er wirklich was verändern kann im Land oder Bundestag. Und er hat natürlich auch das Thema, womit wir in den Bundestag garantiert einziehen, mit 20% oder 25%. Und er möchte doch bitte die Empfehlung des Vorstands und möchte wissen, was das dann kostet. Ja, aber die sind die Spinner. Ja, das sind die Spinner. Aber jetzt erstmal Stefan D., solange der Jan noch da ist. Jetzt arbeiten wir erstmal unsere Wortmeldungsliste ab. Stefan D. und danach Fredo. Ja, danke. Kyra. Ja, die Frage ist, die ich mir die ganze Zeit stelle, ist, ich meine so, ihr seid seit Jahren Piraten, ja, ihr macht jetzt hier Piratenpolitik seit Jahren, ja, ihr impliziert euch selbst, dass das so richtig ist, dass ihr das alles besser wisst, weil als Leute, die das jetzt bei den Piraten noch nicht jahrelang gemacht haben, ja, ich bin auch noch nicht 3 Jahre bei den Piraten, sondern 1 Jahr, ne? So, ich behaupte mal, ich kenne wahrscheinlich viele Verwaltungswege oder Sachen von den Piraten mittlerweile besser als Leute, die 3 Jahre dabei sind, weil ich einfach wesentlich aktiver bin. Ich habe zum Beispiel jetzt hier in Kleinhilden, das ist so nahe Düsseldorf, ne? Da habe ich diesen Monat vier Veranstaltungen, ja, wo mir keiner von oben von den Altpiraten hilft, ja, oder irgendwen, der jetzt schon irgendwie da nach Listenplätzen oder sonst was guckt, neue Piraten ranzuschaffen. Ja, das mache ich hier einfach alles so, ne? Und ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt Leuten, die ich eigentlich jetzt reinholen möchte, ja, direkt von vornherein sagen, ihr seid ja nicht dabei, ihr werdet hier wahrscheinlich erstmal auf einen Shitstorm von Alteingesessenen, die sich in ihren Meinungen gekränkt fühlen, stoßen? Das hat doch Kopinian. Ich muss die halt auch vorbereiten, was die hier erwartet. Du hast keinen Push-to-Talk. Was? Ich war gerade offline. Was? Wieso? Ja, du hast Krach gemacht. Nein, es geht doch nicht darum, dass du Leute ausgrenzt. Nur wenn sie mit irgendwelchen bizarren und extremen Meinungen kommen, dann kannst du doch sagen, ohne dass da irgendwie das negativ ist, das passt nicht. Das ist okay, doch guck nicht... Mal. Ja, aber, interessantere ist doch viel mehr die Leute, die vielleicht durchaus anschlussfähig wären. Also zum Beispiel Leute wie die Angelika Bär oder so. Oder die finde ich zum Beispiel ein gutes Beispiel. Also die nimmt sich sehr zurück. Also die war mal sehr weit oben bei den Grünen und nimmt sich aber sehr zurück. Das finde ich ein sehr gutes Beispiel, wie man eigentlich jemanden umgehen sollte mit so einer Parteivergangenheit. Ein anderes Beispiel. Corbinian, du bist eigentlich so mega nicht dran. Stefan D. war noch nicht zu Ende. Danach könnte der Jan was sagen, wenn er wollte. Und danach Frido. Also ich habe dich schon eingetragen, wenn du schon selber nicht tust. Okay, kleines Beispiel dazu. Ich hatte letztens das war diese Woche noch, ne, am Stammtisch, weil wir machen das jede Woche, ne, hatte ich einen Unternehmer sitzen, hat hier eine Firma, recht groß im Baugewerbe, kennt sich im Internet kein bisschen aus, ja, hatte auch, kommt aus dem Osten, ja, hatte recht merkwürdige Ansichten, hat hier 50 Arbeiter aber so, ne, ein ganz ordentlicher Mann, ja, meinte aber, ja, in Deutschland geht es aufgrund unserer früheren Landessituation, die hier nicht wegzudenken ist, weil man den Holocaust und den ganzen Scheiß einfach nicht leugnen kann, weil es ja halt immer so ist, ne, aber dass die Menschen, er meinte halt, dass die Menschen durch diese ganzen Sachen halt geprägt sind und immer noch teilweise in alten Strukturen denken, ja, und das hat er da laut gesagt, ja, aber er hat auch ganz klar gesagt, er ist jetzt kein Richter oder so, ja, was soll ich dem Mann denn sagen, wenn er mir mit sowas kommt, soll ich dann sagen, hör mal, du hast das schlimme Wort gesagt, du hast das schlimme Thema angesprochen, geh bitte. Ja, wenn es im Zweifelsfall natürlich, also wenn du das Gefühl hast, ist jetzt etwas wirr ausgedrückt, aber wenn er sagte, diese alten Strukturen sind doch eigentlich prima und das darf man aber derzeit ja nicht sagen. Natürlich, dann tritt in den Arsch. Er hat nicht gesagt, dass das prima ist. Er hat das nur festgestellt, dass viele Menschen, ja, die er kennt und weil er auch mit vielen Menschen zu tun hat, in alten Strukturen leben und in alten Strukturen denken. Er hat nicht gesagt, dass er das super toll findet. Er hat dazu keine Wertung abgegeben. Er hat auch einfach nur so gesagt. Dann kann man doch nachfragen, wie findest du das? Also, entschuldige, ich verstehe dein Problem nicht wirklich. Also. nicht auf, in dem Moment, ja, wäre es ja ein Meinungsstörer. Ja, pass auf, ich will es jetzt mal darstellen. Ja, ich habe hier auch sehr viele, hier in Hilden wohnen fast nur alte Menschen. Ja, hier ist echt überwiegend Altersheim. Ist halt so. Ja, ich werde mit diesen Sachen hier jetzt nicht von Nazis mit Glatzen oder mit Bomberjacken konfrontiert. Ja, ich werde hier mit diesen Themen recht oft von der alten Bevölkerungsschicht konfrontiert. Ja, ist einfach so. Ja, dann würde ich einfach sagen, okay, was halten Sie davon? Ganz neutral, wertneutral kann man das nicht sehen. Wer das wertneutral sieht, der hat schon mal was Grundlegendes nicht verstanden. Und wenn guck jemand mal sagt, das war eigentlich ganz prima oder das hatte auch sein Gutes und die Autobahnen haben wir auch und vom ja, Rest wussten wir nichts, dann würde ich sagen, nein, ist es nicht deine Partei. Ich will dem ja nichts Böses, aber der muss ja, nicht bei den Piraten eintreten. Guck mal, es ist aber so, ja, wir sagen ja jedem, ja, dass er hier mitmachen kann, auch wenn er seine Meinung hat. Und wenn das Menschen sind, ja, die das alles miterlebt haben, ja, auch das ganze Nachkriegsgedöns, ja, die dadurch geprägt worden sind in ihrem Leben und dadurch sich eine Meinung gebildet haben und das nicht unbedingt verherrlichen, ja, dann haben die so, und da kann ich jetzt nicht sagen, als jemand, der vielleicht 30, 40 ist, ja, der halt sich daraus aus der Schule eine Meinung gebildet hat, ja, oder halt gerade eine Sympathie-Meinung vertritt, ja, ich kann diese alten Menschen, die hier leben, die das nicht gut finden, die darunter gelitten haben, ja, doch nicht einfach vom Kopf stoßen und sagen, bei uns bist du aber jetzt, weil du das erlebt hast, ne, und da dazu wirklich eine Erlebnismeinung oder ein Erlebnisbild in deinem Kopf hast oder in deiner Person nicht erwünscht, nur weil du vielleicht Äußerungen magst. Du kriegst verschiedene Sachen völlig durcheinander. Es geht nicht darum, dass jemand den Krieg erlebt hat oder dies oder das. Es geht darum, wie er heute dazu steht. Und da kann man durchaus nach einer Meinung fragen. Also das ist relativ eindeutig. Und da kann auch, ich kenne auch genug alte Leute und es gibt auch verdammt fiese alte Leute. Es macht einen Menschen nicht besser, dadurch, dass er alt ist. Und man muss jetzt auch nicht vor einem alten Menschen mehr Respekt haben, wenn er eine bescheuerte Meinung hat. Also ich gehe gar nicht von der Meinung aus, ja, ich gehe sondern von der Erfahrung aus, ja. Also diese Meinungen sind mir immer relativ. Ihr könnt von mir aus erzählen den ganzen Tag, was ihr wollt, ja. Meinungen sind nicht bewertbar, die haben keinen Gegenwert. Ich kann meinen, dass Obama ja vielleicht ein Michael Jackson Fan ist, was er vielleicht gar nicht ist, ja, ist auch so. Nein, so sehe ich das nicht, weil in dem Moment, wo er bei den Piraten ist und die Meinung hat, den Holocaust hat es ja eigentlich gar nicht gegeben und 6 Millionen Juden, das soll man ja jetzt erstmal beweisen. Sag ich dir was ganz Böses. Aber das sind ja nicht die Themen, die interessant sind. Also das ist doch vollkommen langweilig. Bitte, lass mich das nochmal aussprechen. Weil gerade das Thema, ja, da bin ich nämlich Betroffener, ja, weil ich in dem Holocaust, ja, also ich komme eigentlich aus einer jüdischen Familie, ja. Ich auch, ihr wollt ja, mir, so ja. Und ihr wollt mir dann sagen, wie ich mit solchen Menschen umzugehen habe, die meine ganzen Vorfahren ausradiert haben. Nein, ich kann dir aber sagen, wie ich mit so einem Menschen umgehe, weil ich einer Meinung bin, dass ich dir mit, dass das nicht meine Meinung ist und dass ich so eine Meinung nicht toleriere. Und da ist es scheißegal, ob die wertfrei ausgesprochen wird, ob die sonst wie ausgesprochen wird. Wenn der Mord oder wenn der Holocaust oder irgendwas anderes Schlimmes passiert ist, da ist es erstmal vollkommen wertfrei, was mag es ein Krieg sein, mag es irgendwas. Und wenn, dann ist es mir scheißegal, wenn es gegen meine Überzeugung geht, dann ist mir das auch egal, ob das meinungsbildend gesprochen wurde, ob das wertfrei gesprochen wurde. Wenn das einer gut findet oder impliziert, dass er sowas gut findet, dann hat er in meinem Dunstkreis nichts zu suchen. Dann kann er da machen, was er möchte. Von mir aus soll er irgendwo in den Wald gehen und soll das einem Baum erzählen, aber nicht da, wo es wahrgenommen wird. Ich gehe nicht umsonst auf die Straße gegen irgendwie die NPD, NPD wäre ja gar nicht so schlimm, ne? Die sind ja gar nicht mal offiziell, die sind ja gar nicht mal für den Holocaust oder die sind ja auch gar nicht für Ausländer raus, die sind ja nur für ein Deutschland, was den Deutschen gehören soll. Ist ja gar nicht so schlimm, oder? Nein, ich gehe nicht umsonst dafür gegen die auf die Straße, damit jetzt irgendein dahergelaufener Idiot irgendwie wertfrei erzählen kann, was er, dass er den Holocaust gut fand oder dass das ja in Ordnung war, was da war. Nee, danke. Und was ganz ehrlich, ja, du machst 4 Aktionen, hast letzten Monat 4 Aktionen gemacht und das ist ja auch toll, das ehrt dich ja auch. Ich sag ja auch nicht, dass jeder neue Pirat schlecht ist, aber mal und wenn jetzt irgendjemand anders und wenn irgendjemand anders der Meinung ist, dass deine Sachen nicht gut ist, dann die du machst, dann hilft er dir nicht, dann ist das auch okay. Und wenn jemand meint, es ist gut, was du machst, dann hilft er dir. Ich unterstütze auch nicht jeden, was bei dem, was er macht. sondern ich mache die Sachen, die ich mache, und ich suche mir die Unterstützung für meine Sachen. Lustigerweise, für meine Sachen finde ich immer Unterstützung. Und ich weiß auch genügend Neupiraten, die für ihre Sache Unterstützung finden, wenn sie irgendwas durchziehen. Da hat sich bei uns zum Beispiel in Hessen komplett neuer Arbeitskreis gebildet. Da hat einer angefangen, wir müssten uns mal in Richtung Asylpolitik positionieren. Der macht super Arbeit, der findet lustigerweise genügend Unterstützung. Wenn dir deine Sache wichtig ist, dann mach sie. Wenn du Unterstützung findest, ist sie auch anderen wichtig, dann ist okay. Aber es ist die Hauptsache, dass sie dir wichtig ist, solange sie der Partei nicht schädlich ist oder nicht gegen die Partei oder gegen die Meinung der Partei oder gegen die Grundsätze der Partei läuft, ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber dann heul nicht rum, dass dir keiner hilft. Es kann auch mal einfach sein, dass du noch keinen gefragt hast, dem deine Sache genauso wichtig ist wie dir. Stopp. Moment, ja, jetzt Fredo. Wir haben jetzt noch drei, den Fredo, den Robert und den Corbinian. Danach ist die Wortmeldungsliste zu Ende und danach ist der Jan auch entlassen. Ja, jetzt sau doof, dass ich eigentlich im Thema bleiben wollte. Und zwar zu dem, was die Kyra angesprochen hatte, zum Thema, wer aus anderen Parteien kommt. Also, ich nehme das so wahr, wenn da jemand kommt und sagt, ich war übrigens schon da und da war ich mal Ortsvorsteher und das habe ich schon mal gemacht. Ich nehme das so wahr, dass die Leute ab dem Zeitpunkt schon abschalten, mit einem teils mitleidigen Lächeln. Jetzt komme ich aus einem relativ großen Kreisverband. Ich gebe zu, dass ich mir die Situation vorstellen kann. Es gibt einen Kreisverband oder auch noch keinen Kreisverband, aber junge Mitglieder. Da ist, wir haben es ja gerade gehört, ganze Landstriche, wo sich plötzlich neue Piraten zusammenfinden. Und wenn dann da so einer sehr dominant auftritt, dann mag das sehr wohl so sein, dass der dann auch anders wahrgenommen wird und die so ein bisschen ehrfürchtig dem entgegenblicken. Sehe ich aber mit unseren eigenen Mandatsträgern viel kritischer, als dass ich das beobachte, dass jemand aus einer anderen Partei kommt. Ich habe mich ein Stück weit mit NRW beschäftigt. Da sind auch zum Teil ganze, nicht ganz Kreisverbände, aber zum Teil ganze Vorstände von der Linken in NRW übergetreten. Und was ich allerdings nur aus Presse mitbekommen habe, hatten die eine sehr vernünftige Argumentation. Ich glaube, da wird es auch nicht so sein, dass die dann gerade mitten in Aufstellungsversammlungen plötzlich tolle Plätze gekriegt haben. Die hatten die Argumentation, wir dringen als Basis nicht mehr durch nach oben. Und insofern gibt es da auch Leute, die übertreten mit durchaus vernünftiger Ansicht, weil sie sagen, ich will mitgestalten, ich will machen, ich will auch wahrgenommen werden und nicht irgendwo in der nächsten Hierarchieebene abgeschnitten mit dem, was wir hier gemeinschaftlich denken. Und um das auch mal zu sagen, auch hier sehe ich eigentlich sehr, sehr wenig Leute, die wirklich eine Gefahr darstellen. Es gibt aber auch hervorragende Beispiele. Wir haben in Frankfurt den Herbert Rusche, der war Gründungsmitglied bei den Grünen und im ersten Bundestag mit drin und so weiter. Und wenn man sich mit dem mal unterhält, warum gerade in der Anfangszeit dann so ein paar Sachen schiefgelaufen sind, dann kann man das sehr gut übertragen auf jede andere Partei, auf die Piraten. Aber wenn, das habe ich jetzt ein paar Mal auch auf Stammtischen erlebt, da jemand kommt und seine Tirade anfängt, was er schon mal irgendwo alles gerissen hat. Erstens habe ich von den meisten von denen kaum einen wiedergesehen auf dem nächsten Stammtisch. Und zweitens lag das wohl auch daran, dass die nicht einen besonderen Stellenwert bekommen haben, um das mal vorsichtig auszudrücken. Okay. Robert? Ich wollte einfach mal ein Problem bei uns ansprechen, was uns jetzt vor allem den Vorstand, also den Landesvorstand plagt. Ich wollte einfach mal wissen, ob das in anderen Landesverbänden auch so ist und wie damit umgegangen wird. Ja, wir haben es jetzt auch, dass viele von anderen Parteien oder so rübertreten und viele stellen sich dann auch für die Presse hin und behaupten dann, dass ihre persönliche Ansicht oder so die Meinung der Piratenpartei entweder Deutschlands oder auch Thüringens widerspiegelt. Wo dann der Vorstand etwas entsetzt reagiert oder etwas überrascht reagiert, weil die erstens nicht berechtigt waren und beziehungsweise die Ansichten auch größtenteils nicht geteilt wurde. Wie reagiert man, wenn sich Leute auf einmal als Sprachrohr der Partei ausgeben, von denen erstens niemand wusste, dass wie die Meinung vertreten wird und wo auch keine Rücksprache gehalten wurde mit Vorständen oder mit anderen Mitgliedern? Jan, das ist wirklich eine Frage für dich. Also wie mit Leuten umgehen, die in die Presse eine Parteimeinung vertreten, die mit niemandem abgesprochen ist? Genau, die sozusagen ihre eigene Meinung jetzt einfach als Parteimeinung hinstellen. Wie sind denn da reingekommen überhaupt in die Presse? Und das kommt sie ja dadurch, indem die ständig neue Verbände gründen und so weiter, Unterverbände. Also das funktioniert. Aber wie geht man damit um, Jan? Der Presse muss man mittlerweile nur noch sagen, ich bin Pirat und ich bin der Meinung, dann drucken die das als Piratenmeinung. Es kommt natürlich, da muss man erstmal ganz klar differenzieren, was ist passiert. Sind die jetzt ganz klar, ist die Person oder ist die Gruppe jetzt ganz klar an die Presse herangetreten, hat gesagt, übrigens, wir bei den Piraten sind der Meinung. Oder hat die Presse wie es auch schon beobachtet hat, eine AG angesprochen und nach dem aktuellen Arbeitsstand gefragt und dann gesagt haben, die Piraten sind der Meinung, beides ist schon vorgekommen. Da muss man natürlich von Fall zu Fall unterscheiden. Also jemand, der einfach hingeht an die Presse und sagt, wenn ich jetzt morgen rufe ich die Annette Meiritz an und sage, hier übrigens, Frau Meiritz, ich bin der Meinung, an jedem Bratwurststand muss für jeden erstmal eine kostenlose Bratwurst rausspringen und das ist Pirat. Die Piratenpartei ist der Meinung, für jeden Menschen muss am Bahnhof erstmal eine kostenlose Bratwurst rausspringen. Je nachdem, wie ernsthaft die Forderung ist, die ich dann vollführe und wie interessant es dann gerade ist, wird es dann gedruckt oder nicht. Oder zumindest ins Internet gestellt. Wenn das natürlich dann, wenn wir sagen, wir sind gegen Bratwürste, die Piratenpartei ist gegen Bratwürste, steht bei uns im Programm, dann muss ich sagen, habe ich Aussagen gegen das Programm in der Öffentlichkeit getan, also die wirklich entgegen dem Programm stehen. Dann gibt es durchaus Möglichkeiten, man sollte mit demjenigen dann erstmal, wenn es jetzt das erste Mal passiert ist, vielleicht auch aus Unwissenheit, sollte man das Gespräch suchen und dann sagen, Junge, warum hast du es dann getan? Und natürlich muss man das auch dann von der Schwere der Aussage klar machen. Da spielen ganz viele Faktoren rein. Man kann gar nicht sagen, wenn das jemand macht, dann muss man immer. Wir hatten heute schon 100 Mal, ich will eigentlich nicht schon wieder diesen Holocaust-Joker ziehen, wir hatten das heute schon 100 Mal. Wenn sich jemand in die Kamera geht, stellt und sagt, der Holocaust hat nie existiert, und die Presse verkauft das als Piratenmeinung, oder wenn er sagt, die Piratenpartei ist der Meinung, der Holocaust hat nie existiert, dann ist das natürlich deine Meinung ist hier nicht akzeptiert und für den Scheiß, den du gemacht hast, wir leiten jetzt ein Puff ein. Ist dann natürlich wieder eine Sache des Vorstandes. Ordnungsmaßnahmen sind eine Möglichkeit, je nach Schwere. Wenn es tatsächlich nur ein Versehen ist, im Rahmen sollte man dann natürlich erstmal mit dem das Gespräch suchen. Wenn es natürlich dann nach dem dritten Mal immer noch auftaucht und man dann dreimal gesagt hat, irgendwann kann man nicht mehr reden, dann muss man halt dann tatsächlich irgendwie vielleicht Ordnungsmaßnahmen in Betracht ziehen. Es kommt halt, wie gesagt, auch immer auf die Schwere der Aussage an. Das kann man nicht pauschalisieren. Das wird, glaube ich, in Zukunft sowieso noch kommen. Corbinia, du bist eh gleich dran. In Zukunft noch kommen, wenn irgendwie ganz viele Direktkandidaten noch kommen und die werden alle von der Presse gefragt und der eine will den Euro weghaben und der andere will dies oder das weghaben und diese Stimmen haben dann immer Gewicht, weil das ist ja ein Direktkandidat. Also das wird noch extremste Probleme geben, glaube ich jedenfalls. Aber jetzt ist Corbinian dran. Wo du die Anne Meiritz ansprichst, also die hat mich auch schon mal angesprochen irgendwie, weil sie wohl in der Mumble-Diskussion mit drin war, wo es um Israel ging und so und ich da eine Mann vertreten habe, die eher so bei Kira ist. Sie wollte halt von mir wissen an sowas, was so Stand der Dinge ist und so weiter. Ich hatte dann einfach keine Zeit, weil sie hat mich nicht erreicht, keine Ahnung. Also es kam zu keinem Gespräch, aber ich hätte da auf jeden Fall meine Meinung ihr gesagt. Also ich bin kein gewählter Pirat und nichts. Also ich kann sagen, was ich will. Also hätte ich ihr gesagt, meine Meinung dazu. Also ich weiß nicht, was daran problematisch sein soll. Ja, das meine ich ja. Also es kommt immer drauf an, wie es geschehen ist, weil der Robert hatte ja gefragt, wie geht man mit so Leuten um, die dann an die Presse gehen und sagen, die Piratenpartei ist der Meinung. Es kommt tatsächlich, man kann das nicht sagen. Also ich habe es schon beobachtet, es ist mir selber tatsächlich auch selber schon passiert. Ich habe mit einem Pressevertreter gesprochen. Der hatte mich zu irgendwas gefragt und habe ich gesagt, meine persönliche Meinung ist die und die. Nun hat er das leider etwas anders geschrieben. Er hat mich richtig zitiert, hat es aber lustigerweise als Parteimeinung dargestellt. Es war jetzt nur ein lokales Lokalblatt, von daher nicht ganz so schlimm. Ich habe dann auch mit ihm gesprochen und habe gesagt, hier, das war meine private Meinung. Mittlerweile mache ich das auch ein bisschen anders, wenn ich da mit Journalisten spreche. Ich stelle das dann wirklich zweifelsfreier klar. Aber bist du ein gewählter Pirat? Hast du irgendein Amt oder so? Ich hätte tatsächlich ein Amt anzubieten, ja. Okay. Also ich habe zum Beispiel keins. Also was soll ich jetzt machen, wenn eine Redakteurin oder eine Journalistin mich fragt, was meine Meinung zu dem und dem Thema ist, würde ich ihr meine Meinung sagen. Fertig. Ja, das ist ja auch, also mein Amt ist, ich bin Richter am Landesschiedsgericht. Oh mein Gott, was für ein tolles Amt. Das ist gerade mal so null. Also normalerweise, wenn ich irgendwie auftauche in der Presse oder auf Podiumsdiskussionen, tauche ich als Pirat auf und nicht als irgendwie Schiedsrichter. Weil das auch lustig, weil das auch eher die meisten Leute würden dann, glaube ich, denken, ich bin Schiedsrichter beim Fußball. Nein, natürlich kann man mit der Presse reden. Man sollte sich bloß, wenn man mit der Presse redet, also ich habe es dann dadurch sehr schmerzhaft gelernt, sollte man sich tatsächlich klar machen, was man tut. Also blauäugig mit der Presse sprechen, sollte man, das ist nur ein Hinweis, man sollte nie blauäugig in irgendein Pressegespräch gehen. Also ich kenne durchaus... Absegnen? Man kann sich durchaus seine Zitate absegnen lassen, das geht durchaus. Das war die Frage. Kommt auf den Journalisten an. Es gibt mittlerweile Journalisten, bei denen mache ich es nicht, und es gibt welche, bei denen mache ich es. Ja, schwierige Frage. Also ich würde sagen, die sollen immer machen, was sie wollen, aber es ist hart, es ist natürlich schwierig, wenn die ihm das Wort im Mund umdrehen. Also sie sollen tatsächlich machen, was sie wollen. Sie können auch gerne schreiben. Ich kontrolliere auch nicht, was sie schreiben. Ich kontrolliere dann, wenn, also muss ich auch sagen, die Bild-Zeitung, da habe ich es freigeben lassen. Wollte ich es freigeben, das Zitat, weil ich auch schon schlechte Erfahrungen mit der Bild gemacht habe. Und da habe ich auch wirklich nur kontrolliert, ob das, was drin steht, wirklich das ist, was ich gesagt habe. Und nicht, dass ich gesagt habe, ich bin für Cola und sie schreiben, ich bin für Fanta. Das habe ich das Einzige, was ich kontrolliert habe, nicht inhaltlich oder sonstiges. Ja, aber zum Beispiel die Anne Meiritz, also die finde ich zum Beispiel ziemlich gut. Also die ist ja, bringt sehr vernünftige Beiträge über die Piraten, die ist halt bei Spiegel Online. Sollte ich als Basispirat, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Mitglied bin, keine Ahnung, interessiert mich auch nicht, kann ich nicht als Basispirat da irgendwie auch meine Meinung kundtun und die drucken das dann ab? Also ich weiß nicht, ist es dann moralisch fragwürdig, wenn ich das tue? Also ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du, wenn du zum Beispiel auf dem Bundesparteitag bist oder auf einer Veranstaltung bist und von der Presse gefragt wirst, bist gerade auf einem Infostand und sagst, du wirst von der Presse zu einem Thema gefragt, wo wir zum Beispiel noch kein Programm haben. Ich war zum Beispiel neulich auf einer Podiumsdiskussion zu einem Thema, wo dann die Podiumsdiskussion in eine Richtung ging, wo wir tatsächlich noch kein Programm haben. Konnte mich allerdings, weil es relativ datenschutznah war, konnte ich mich dann allerdings anhand der Programmpunkte Datenschutz dann ein bisschen drüber hangeln. Da ist natürlich dann auch ein bisschen eigene Meinung eingeflossen. Ich habe dann halt am Anfang gesagt, ab dem Moment jetzt fließt ein bisschen eigene Meinung mit ein. Das ist jetzt nicht mehr unbedingt 100% Piratenmeinung, weil dazu haben wir noch kein Programm, und habe dann halt versucht, so ein Programm nah wie möglich dann Meinung abzuleiten. Es ist, wie gesagt, ist der Unterschied, ob jetzt ein Journalist zu dir kommt und sagt, hier Corbinian, was hältst du denn von grüner Limonade? Und du sagst, oh, grüne Limonade finde ich toll. Oder ob du hingehst zum Journalisten, übrigens hier, lieber Journalist, ich bin der Corbinian, ich bin Pirat und ich finde grüne Limonade toll, willst du da nicht was drüber schreiben? Ja klar, aber zum Beispiel, ich würde mir dabei nichts denken. Also wenn ich mit dir geredet hätte, was nicht passiert ist, dann hätte ich dir einfach meine Meinung gesagt, so wie ich es halt bis nicht denke. Es hat mit der Piratenmeinung überhaupt nichts zu tun, weil es überhaupt keine Piratenmeinung dazu gibt. Ich hätte es dir einfach eher so erzählt, was meine Meinung ist, und fertig. Also dazu kann ich vielleicht ganz kurz ein Beispiel. Was anderes. Ich sage nur danke dem Jan, dass er da war und dass wir über das Thema reden konnten. Das ging so ein bisschen kreuz und quer, aber immerhin ein paar Sachen haben wir, glaube ich, klargestellt, dass wir nichts grundsätzlich gegen Neue haben, sondern wir konnten etwas herausstellen, gegen wen als Neupiraten wir was haben. Und jetzt stoppe ich die Aufnahme und ziehe mal nach unten um, weil ich sitze hier unterm Dach und bin gleich wieder da. Und schlagt euch so lange nicht die Köpfe ein. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.